Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu hören unter www.uncommontaste.de. Ja, wir haben circa 3 Monate gebraucht, um die nächste Folge aufzunehmen, die ihr jetzt hier gerade hört. Die letzte Folge war die Folge zu Sony. Die hat ja schon viel zu lange gebraucht und jetzt haben wir tatsächlich einen neuen traurigen Rekord aufgestellt. Wir sind aber wieder dabei, wir haben wieder Bock aufzunehmen und wir hoffen auch, dass wir es wieder halbwegs regelmäßig hinkriegen. Wir haben mittlerweile so ein paar Regeln aufgestellt. Ja, tatsächlich. Aber wir haben jetzt so ein paar Regeln aufgestellt, die das da tatsächlich für sorgen könnten. Wir haben jetzt mal so einen kleinen Plan gemacht, wie wir das denn ungefähr vorhaben, weil tatsächlich einfach spontan, so wie wir es früher gemacht haben, dieses so, okay, ja, diesen Sonntag aufnehmen, funktioniert einfach derzeit nicht mehr. Wir haben zu wenig Zeit. Mit Vorbereitung und Arbeit und unter der Woche irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und am Wochenende ist man dann halt auch mal relativ regelmäßig weg irgendwie, irgendwo anders. In der Bundesrepublik oder sonst wo. Und das macht es tatsächlich einfach sehr schwierig. Deswegen, ja, unsere Entschuldigung auf jeden Fall. Schön, dass ihr noch da seid. Falls doch irgendjemand hört, vielleicht reden wir mittlerweile in den Äther hinein, weil niemand mehr da ist, der das hört. Aber falls da noch jemand da ist, vielen Dank, dass ihr geblieben seid. Wir versuchen tatsächlich das auch zu honorieren, indem wir jetzt wirklich wieder ein bisschen regelmäßig aufnehmen. Aber ich meine, immerhin haben wir jetzt dafür für diese Folge ordentlich gesammelt, ne? Naja, gut, in den letzten 3 Monaten ist auch sehr viel passiert. Stimmt allerdings, ja. Wir skippen ungefähr alles Wichtige. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich vor 3 Monaten irgendwann gesagt habe, stell dir mal vor, wir reden jetzt, haben wir jetzt einen Podcast und Trump ist Präsident. Aber echt? Hast du das gesagt? Ich weiß ja, ob ich das gesagt habe. Oh nein, wie prophetisch, wir sind schuld. Unser verdammter Podcast. Was alles in den letzten 3 Monaten passiert ist. Meine Güte. Ja, tatsächlich. Ich meine, gut, es waren natürlich auch 3 ereignisreiche Monate. Es gibt auch 3 Monate in der Vergangenheit, in denen fast nichts passiert ist, dergleichen. Von daher, aber. Aber selbst ja. Der Videospielwelt ist einiges passiert, würde ich mal Das sagen. Ist wahr, deswegen, ja. Ich meine, unter anderem ist relativ viel über den Nintendo NX, beziehungsweise jetzt ja Switch, wie wir wissen, bekannt. Und über den werden wir heute auch reden. Wie versprochen, haben wir das letzte Mal ja auch angekündigt schon, dass wir über den reden werden. Immerhin wissen wir jetzt, wie gesagt, relativ viel über den. Immer natürlich noch massiv Gerüchte, weil ich glaube, wann ist 12. Januar? 12. Januar, ja, ne? 12. Januar. Ist dann nochmal die große Konferenz, wo sie dann nochmal mehr dazu sagen, wo sie auch Details sagen zu den Specs und so. Aber derzeit ist noch viel, viel Gerüchte. Aber immerhin wissen wir schon mal, was es jetzt ist und wie es alles aussieht. Und darüber werden wir heute reden. Aber wir gehen ja schon wieder viel zu weit hinweg. So Entschuldigung und dann Thema. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, was wir eigentlich am Anfang jeder Folge mal machen. Die klassische Frage, Joe, wie geht's dir? Und was machst du gerade überhaupt? So videospielmäßig. Ja, mir geht's gut. Außer, dass jetzt natürlich die kalte Jahreszeit angebrochen ist und ich dementsprechend jetzt wieder jeden Tag friere, aber zum Glück ist meine neue Wohnung, ja, die Heizung funktioniert gut, dementsprechend muss ich nicht mehr manchmal mit Jacke in meinem Zimmer sitzen, wie ich das in Tübingen manchmal tun musste, wie Merlin auch damals festgestellt hat. Stimmt. Wenn er immer, ja, eigentlich unglaubwürdig in mein Zimmer gekommen ist, Joe, warum hast du eine Jacke an? Ja, mir ist kalt. Jetzt echt, ja. Ja gut, wir sind da schon sehr unterschiedlich in der Hinsicht, das stimmt. Ja, aber ja, ansonsten geht's mir ganz gut. Spielemäßig habe ich jetzt in den letzten Wochen vor allem sehr viel Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2 gespielt. Manche von euch werden sich erinnern, dass ich Anfang des Jahres bereits den ersten Teil gespielt habe und wie das mit diesen Trails-Spielen so ist, sind beide Spiele eigentlich zusammen ein Spiel, aber weil sie so viel Inhalt bieten, teilen sie es immer in 2 Teile auf und der erste endet dann meistens am Cliffhanger. Und man hat dann nicht das Gefühl, dass es einfach nur ein Sequel ist, sondern das war von Anfang an eben als 2 Spiele geplant, die eigentlich ein ganzes Narrativ eben erzählen. Ja, ich bin ja ein großer Fan von dieser Trails-Reihe. Eigentlich müsste ich dazu irgendwann auch nochmal irgendwie mehr dazu sagen oder noch mehr dazu tasten oder so, weil ich das Gefühl habe, dass diese Serie im Westen noch viel zu unbekannt ist. Vielleicht machen wir mal eine Retrospective dazu. Ja, vielleicht soll ich das mal machen. Obwohl es völlig nicht zurecht gerechtfertigt ist, dass sie noch so unbekannt ist, weil ich das Gefühl habe, von allen JRPGs ist wirklich das mit dem allerbesten Worldbuilding von allen. Du hast wirklich das Gefühl, okay, du spielst in einer lebendigen Welt. Trails of Cold Steel spielt nämlich anders als zum Beispiel Trails in the Sky, was ich schon mal getastet habe, in einem ganz anderen Staat auf dem gleichen Kontinent. Aber man merkt, dass alle diese Staaten auf diesem Kontinent eben miteinander zu tun haben. Also man kriegt immer sehr viel mit von sowohl wirtschaftlich, politisch, religiöse, auch gesellschaftliche und gebräuchliche Sachen, die man eben aus diesen verschiedenen Kulturen eben mitbekommt, spielen auf jeden Fall eine Rolle. Es werden auch auf Ereignisse eingegangen, die eben in anderen Spielen passiert ist. Und anders als in anderen Spielen, wo du das Gefühl hast, es ist zwar eine Welt und du hast mehrere Teile, die in verschiedenen Bereichen dieser Welt spielen, hast du oft das Problem, dass sie meistens zeitlich immer sehr weit auseinander liegen. Das ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, das spielt 100 Jahre nach diesem Ereignis oder so. Und das ist bei den Trails-Spielen ganz anders, nämlich das die ganzen 7 oder 8 Spiele, die es bisher dazu gibt, die spielen in einem Zeitraum von ungefähr 2 Jahren. Das bedeutet, alles sehr, sehr eng zusammengepackt, aber dementsprechend wird dann eben auch Ereignisse eingegangen, die eben jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, dass man sie in 100 Jahren noch weiß, aber man trotzdem das Gefühl, okay, das ist alles irgendwie wichtig, was in den letzten so paar Monaten in verschiedenen Bereichen eben passiert ist. Und auch dieses, was ich auch sehr an diesen Spielen mag, ist eben, dass sich das total wie eine lebendige Welt anfühlt, weil jeder NPC wirklich seine eigenen Dialoge hat, seine eigenen Dialogstränge. Jedes Mal, wenn nach einem bestimmten Story-Event du wieder zu bestimmten NPCs läufst, verändert sich auch das, was sie sagen, verändert sich auch ihre eigene Substory sozusagen. Und das Schöne ist, du musst eigentlich nichts tun, um diese Substories weiterzubewegen. Es sind also keine Subquests, deren Geschichte du nur dann voranschreitest, wenn du wirklich aktiv deinen Teil dazu beiträgst, sondern es passiert auch, wenn du nichts mit denen zu tun hast. Das heißt, während du durch die Welt stapfst, deine eigenen Sachen erledigen musst, haben andere NPCs ihre eigenen Probleme, müssen sich mit ihrer Arbeit beschäftigen, mit Familienproblemen, was weiß ich was. Und wenn du nicht dir die Zeit nimmst, mit ihnen darüber zu reden, wirst du auch nie was davon mitbekommen, aber du weißt immer im Hintergrund, alles, was in dieser Stadt gerade passiert, da passiert auf jeden Fall irgendwas. Ob ich das jetzt will oder nicht, es passiert. Und das ist etwas, was sehr faszinierend ist für mich und etwas, was ich in keinem JRPG und selbst in Westernspielen nicht so oft gesehen habe. Ich meine, du hast zwar in vielen Westernspielen viel mit NPCs auch zu tun, aber trotzdem das Gefühl von, alles bewegt sich auch außerhalb von dir, ist etwas, was ich doch relativ einzigartig finde. Und dementsprechend, ja, lohnt es sich, dieses Spiel zu spielen. Also super cooles Worldbuilding, super coole Charaktere, ganz cooles Kampfsystem, super gute Musik. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Ist ein bisschen kompliziert, das wirklich immer zu erklären, weil ich habe das Gefühl, die Spielserie ist sehr speziell, aber ja, lohnt sich. Okay. Ja, das klingt total gut auf jeden Fall. Spielst du es nicht gerade auch in Vorbereitung, weil demnächst was kommt? Ja, da wollte ich jetzt noch nicht raus, weil perfekt. Ich habe es durchgespielt, um jetzt sozusagen einen Clean Sheet zu haben, weil in einer Woche, keine Ahnung, wann dieser Podcast fertig geschnitten ist, aber in einer Woche erscheint endlich Final Fantasy 15. Ich glaube, ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, dass es kommt. Ich werde es erst dann glauben können, wenn ich dieses Spiel in meinen Händen halte. Aber ich habe jetzt eine Woche jetzt noch Zeit und bin mit Cozy zwar, wie gesagt, durch. Ich werde auch nichts mehr Größeres anfangen. Also alles ist gerichtet. Ich habe Urlaub schon eingereicht, ich habe auch Urlaub bekommen. Das heißt, 29. November, 4 Tage lang, habe auch schon mein Budget für Döner von nebenan und genug Wasser eingekauft auf Vorrat. Das heißt, ich muss dann in den 4 Tagen hoffentlich überhaupt nicht aus dem Haus. Und ich werde einfach 4 Tage lang einfach in meiner Man Cave sitzen und endlich das spielen, was ich vor 10 Jahren schon spielen wollte. In der Tat. Ja, tatsächlich, es macht auch total Sinn. Es ist auch relativ spektakulär, dass es jetzt überhaupt noch passiert. Ich meine, haben wir jetzt ja schon öfter mal drüber geredet, glaube ich auch. Vor allem, eine Woche später kommt The Last Guardian. Ja, tatsächlich. Und es ist so, plötzlich das Universum implodiert, weil diese Spiele, wenn dann plötzlich einfach rauskommen würde, dass Duke Nukem Forever doch nicht das war, was von veröffentlicht wurde, von Gearbox, sondern dass heimlich irgendjemand bei 3D Realms, das schon gar nicht mehr existiert, doch noch dran gearbeitet hat und der beste Shooter seit Half-Life 2 rauskommt. Dann wäre wahrscheinlich wirklich vorbei. Immerhin ist das auf jeden Fall komplett unmöglich. Du meinst, wenn Gabe Newell sich irgendwie... Ja, stimmt. Und dann sagt Gabe Newell, das hat mich inspiriert, Half-Life 3 kommt morgen. Und dann ist es irgendwie... Es ist schon seit Jahren fertig, aber einfach aus Spite wollte ich es euch nicht geben. Genau. Oh, schön. Aber ich will jetzt, dass das Internet heute endlich zusammenbricht und deswegen kommt jetzt Half-Life 3. Genau. Ja, es ist tatsächlich schon ziemlich spektakulär und ziemlich bescheuert. Übrigens zu empfehlen, Joe konnte es noch nicht gucken, aber ich konnte es schon gucken, weil Joe konnte es noch nicht gucken wegen Spoiler. Falls ihr, wir haben ja schon, ich glaube, das haben wir öfter schon mal empfohlen, Clueless Gamer von Conan O'Brien, der hat auch schon Final Fantasy 15 gespielt und das ist tatsächlich eine der besten Folgen, weil es ist total schön. Es passiert die ganze Zeit im Spiel nichts. Sie sind die ganze Zeit unterwegs, sie spielen irgendwie, er hat gesagt, sie haben noch nie so lange für ein Clueless Gamer gespielt, ein Spiel tatsächlich. Also sie spielen über mehrere Stunden. Elijah Wood ist mit dabei, der übrigens ein großer Gamer ist und trotzdem nicht versteht, worum es geht und was passiert. Und am Ende schreien sie einfach die Square Enix-Mitarbeiter an, was sie denn überhaupt getan haben, die dabei waren, um das Spiel vorbeizubringen. Also wirklich extrem unterhaltsam. Eine der besten Folgen sollte man sich angucken. Wenn man nicht vorhat, Final Fantasy 15 direkt zu spielen oder minimale Spoiler einem nicht so wichtig sind, dann kann man das gucken. Joe darf, wie gesagt, noch nicht, weil ja, spoilert halt ein bisschen. Ja, ich bin auf Media Blackout. Spoiler sind wirklich eine sehr, sehr schwierige Sache. Neulich auch den neuesten Persona 5 lokalisierten Trailer gesehen und dann gerade noch so darauf hingewiesen worden, dass in den ersten 2 YouTube-Kommentaren gleich schon Spoiler sind. Also vorsichtig sein. Ja. Ja, tatsächlich, das stimmt leider. Ja, ich zocke gerade alles Mögliche, wie immer. Ich habe jetzt das Wochenende über Overwatch gespielt, weil ist ja Free Weekend gewesen. Jetzt kann man das wieder gut daten, diese Folge hier, wann wir die aufnehmen. Aber ich glaube, du hast auch gerade getweetet, deswegen kann man das ja eh. Aber ja, wir, beziehungsweise wir, ich habe am Wochenende dann jetzt Overwatch mal ausprobiert. Ich habe ja gesagt die ganze Zeit so, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich für mich das Geld wert wäre. Und jetzt, wo es dann mal for free war, habe ich gesagt, ich muss zumindest mal reingucken. Vielleicht bin ich doch komplett weggeblasen und sage, ja, sofort, 50 Euro, bam. Wobei es ja auch billiger ist mittlerweile. Oder ist halt auch, glaube ich, gerade dieses Wochenende im Sale, gerade deswegen. Ich glaube sogar derzeit, ich glaube dieses Wochenende sogar so, dass einfach die Origins Edition, also die Edition, die mehr Kram dabei hat mit extra Skins und so ein Kram, sogar billiger ist als die normale aus irgendwelchen Gründen. Aber ja, ich glaube, du kriegst, glaube ich, Origins Edition. Ich glaube, $30? Ja, ich glaube, 35 Euro sind es in Deutschland. Ich glaube, 35 Euro kriegst du Origins Edition derzeit für Overwatch. Also, falls ihr euch dafür interessiert, ich meine, ihr kriegt es jetzt zu spät quasi mit so, aber wenn ihr, vielleicht ist es dann immer noch im Angebot oder vielleicht ist es immer noch relativ günstig. Origins ist derzeit auf jeden Fall wirklich sehr, sehr günstig. Aber ja, das habe ich jetzt mal ausprobiert das Wochenende über. Mit Leuten, die das noch nie gespielt haben, genauso wie ich. Und Leuten, die das schon seit, keine Ahnung, seitdem es rausgekommen ist, intensiv spielen und auch Ranked spielen und ziemlich hoch sind. Und somit also quasi alles dabei gehabt. Und ja, keine Ahnung. Also es ist schon, ich weiß genau, warum es erfolgreich ist. Es ist ein unterhaltsames Spiel. Ich würde es mir trotzdem nicht kaufen. Ich habe das Gefühl, irgendwie, es gibt halt haufenweise Spiele da draußen, die mir eine ähnliche Spielerfahrung bieten, allerdings umsonst. Und das, was man Blizzard da eben dazu kriegt, ist halt das Polishing, sind die Charaktere, ist die Charakterzeichnung, ganz viele kleine Details und so ein Kram. Also ich meine, wenige Firmen bauen Spiele so wie Blizzard und wenige Firmen sind so krass auf die Qualität eben getrimmt, dass da immer alles perfekt ist und dass da wirklich alles einfach auch läuft und funktioniert. Ich meine, auch mit dem Spiel gab es natürlich kleinere Probleme, aber man sieht wirklich selten so gepolischte Spiele wie Blizzard-Spiele und das gilt eben für das auch. Trotzdem am Ende des Tages, wie gesagt, für mich, keine Ahnung. Also es gibt genug andere Spiele, die was Ähnliches bieten und ich bin halt, ich würde zum Beispiel dann eher sowas wie ein Rainbow Six Siege spielen, glaube ich, weil eben dann der taktische Aspekt mir dann wichtiger ist persönlich und von daher, ja, keine Ahnung, mal ausprobieren, aber mehr jetzt auch nicht. Und ansonsten, demnächst kommt ein Add-on, beziehungsweise ein DLC für The Division raus. Ich spiele ja aber immer noch mal The Division. Ich werde auch noch mal später sagen, warum ich gerade in letzter Zeit Division noch mal gespielt habe, da kommen wir dann nachher bei meinem Tasty dazu, aber es kommt demnächst ein DLC für The Division. Es sind ja schon ein oder zwei draußen. Die ersten beiden habe ich nicht so interessiert. Kann auch sein, dass das jetzt erst der zweite ist. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Aber der DLC, der jetzt kommt, heißt Survival und baut quasi einen Survival-Mode in das Spiel ein. Man muss Kleidung, die vorher rein ästhetisch ja quasi ist, also Kleidung, die einfach nur Skin ist, bringt dir nichts so ungefähr. Im eigentlichen Spiel wird dann plötzlich ganz wichtig. Man stürzt in einem Blizzard mit einem Hubschrauber ab in New York. Man kommt nicht ohne weiteres eben zurück zu seinem Safe aus und muss halt eben überleben, möglichst lange und möglichst viele Sachen dabei einsammeln und dann, wie gesagt, da kommt plötzlich die Kleidung bekommt plötzlich eine riesige Rolle dabei. Man muss zusehen, mehr davon zu sammeln. Die einzelnen Kleidungsstücke haben eben verschiedene Attributswerte eben. Keine Ahnung, dann hast du halt so und so viel. Das ist, glaube ich, alles einfach in Grad gemessen. Das heißt, du bist einfach 3 Grad wärmer, wenn du den Schal trägst und ein bisschen wärmer, wenn du das trägst. Das heißt, das brauchst du. Du brauchst Medizin, Painkiller, du brauchst das Essen, die Energy Bars und die Getränke, die man finden kann, brauchst du, um eben nicht, also du wirst zwischendurch durstig, du kriegst Hunger, dein Charakter und, und. Also es ist tatsächlich einfach richtig auf Survival getrimmt und, also ehrlich gesagt, total cool. Kumpel hat schon mal für mich, der es auf dem PTS gespielt hat, schon mal eine Partie aufgenommen. Extrem unterhaltsam, sieht nach was aus, was mir extrem gut gefallen könnte. Das heißt, den DLC werde ich mir holen. Und ansonsten, ich meine, Andril habe ich gespielt. Andril wollte ich ja seit Ewigkeiten spielen, die große Total Conversion Mod für Skyrim. Fantastisch, fantastisch geworden. Wenn ihr Skyrim besitzt, bitte ladet euch Andril runter und spielt das. Also ich habe da jetzt, glaube ich, auch schon wieder 60 Stunden reingesteckt. Und das ist halt komplett umsonst. Von der Qualität, gerade was das Writing angeht, die definitiv über der von Skyrim ist, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, das ist nie Skyrims oder allgemein, obwohl ne, allgemein die Stärke der Serie, das ist natürlich übertrieben. Wir haben schon tolle Lore und gerade Oblivion und Morrowind hatten schon ein paar sehr, sehr tolle Stories, auch wenn die Mainquest meistens halt eben relativ mies ist. Aber ja, Andril bietet da in der Hinsicht extrem viel. Es ist halt Skyrim, fühlt sich auch so an. Ein bisschen anderes Level-System. Ist einfach fantastisch, guckt es euch an. Sehr, sehr lohnenswert. Und dann spiele ich gerade derzeit noch so ein bisschen Elder Scrolls Online. Da habe ich mir letztens, weil es extrem günstig war, die Gold Edition geholt, wo die ganzen DLCs schon mit drin sind, die es bisher gab. Weil ich ein bisschen darüber gelesen habe. Viele Leute haben gesagt, okay, es ist viel besser geworden. Es ist jetzt ein richtig, richtig gutes, rundes Spiel. Lohnt sich total. Viele sagen auch mit dem, also wenn die Entwicklung so weitergeht und mit dem, was angesagt ist fürs nächste Jahr, können sie sich vorstellen, dass tatsächlich eins der besten MMOs für 2017 wird, jetzt mal von denen, die schon draußen sind. Von daher ein bisschen gespannt bin ich gewesen. Ich habe super günstig gekriegt irgendwo, weil ich irgendwo noch einen Coupon von irgendwas hatte und dann so ein Key über Steam. Also ich habe wenig bezahlt, sonst hätte ich mir, glaube ich, auch nicht geholt und bin bislang auch ziemlich begeistert und ich war wahnsinnig viel Zeit reingesteckt, aber sieht auch definitiv gut aus. Also wie man sieht, ich bin relativ ausgelastet, was Spielen angeht. Du hast ja auch Dragon's Dogma gespielt, oder nicht? Ich habe Dragon's Dogma gespielt, allerdings dann ja auch wieder unterbrochen. Das habe ich ja nicht durchgespielt bis zum Ende. Da muss ich ja quasi wieder ran. Das war ja dieses Ding, das dann so, okay, jetzt kommt dann das und dann kommt dann das und dann kommt dann das. Und ja, das steht auch noch bei mir auf. Aber Dragon's Dogma, ja, damit habe ich angefangen. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal auch schon drüber geredet. Nein. Sicher? Wann war denn unsere Sommerparty? Da war ich doch gerade am Spielen. Die müsste doch auch irgendwann Ende August gewesen sein. Nee, du hast angefangen zu spielen, als wir zur Gamescom gefahren sind. Oh, echt? Oh, du hast recht. Wir haben uns im Bus zur Gamescom, hast du angefangen, mir darüber zu erzählen. Ja, du hast recht, das klingt realistisch. Also war es wahrscheinlich tatsächlich nach dem Aufnahmedatum der letzten Folge, das kann gut sein. Ja, Dragon's Dogma habe ich auch gespielt, in der Zwischenzeit so. Allerdings, wie gesagt, da muss ich nochmal zurückkommen, da bin ich noch nicht ganz durch mit, das habe ich angefangen. Ganz ehrlich, ich war selten so fasziniert von dem Spiel von Dragon's Dogma. Es hat auf jeden Fall seine Tücken und es hat seine Schwächen. Und ich verstehe auch, warum es nicht ein Riesenhit geworden ist. Wobei ich das Gefühl habe, es fliegt ein bisschen zu sehr unterm Radar für das, was es wirklich ist. Wenn ihr auf Open-World-RPGs steht und das Gefühl habt, ihr hättet aber gerne ein Action-Kampfsystem. Wenn ihr so ein bisschen sowas... Ein gutes Action-Kampfsystem. Ja, vor allem ein sehr, sehr gutes Action-Kampfsystem, ja. Aber vor allem in die Richtung, vergleichen kann man zum Beispiel mit sowas wie... Es hat so ein bisschen was Dark Souliges, es hat ein bisschen was von Skyrim, es hat vor allem so ein bisschen auch was von, und das ist, glaube ich, so der Punkt quasi, der für mich am interessantesten war, das wäre auch wieder so ein Spiel, wo viele Leute irgendwie sich nicht so ganz sicher waren, wie geil sie es finden und das ja auch relativ gefloppt ist, aber ich mochte es gern, Kings of Amalur, da haben wir ja, glaube ich, habe ich auch schon mal drüber geredet, daran erinnert es mich auch ein bisschen, also es ist halt eben so ein Open-World-Action-Kampfsystem, Third-Person-Spiel, aber es macht, also keine Ahnung, es macht so viele faszinierende, unique Dinge, die ich in wenigen anderen Spielen gesehen habe, auch sehr konsequent. Was ich auch total faszinierend finde, das ganze Begleitersystem ist sehr konsequent umgesetzt und ist nicht darauf getrimmt, dass es das bequemste und einfachste Spiel ist. Und ist nicht darauf getrimmt, dass es halt möglichst viele Leute anspricht, sondern es hat so ein paar Dinge, die mag man oder man mag sie nicht. Das kann auch schon so das Spiel ein bisschen für einen kaputt machen, habe ich das Gefühl. Aber ich liebe eben diese Konsequenz, die man heutzutage relativ selten noch sieht. Also deswegen liebe ich auch so ein Dark Souls. Ne? Also dieses, wir haben etwas vor und wir setzen es einfach wirklich komplett um und trimmen es eben nicht auf die Masse, sondern gehen eben automatisch so eine Nische ein und nehmen das dann aber auch und ziehen es dann auch voll durch. So ein bisschen ist Dragon's Dogma auch. Es ist beileibe nicht so gut wie Dark Souls, definitiv nicht. Aber welches Spiel ist das schon? Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein Blick wert. Also schaut euch ein paar Videos an und probiert es vielleicht einfach irgendwie mal aus. Ich glaube, es gibt keine Demo leider, von daher müsste man sie wahrscheinlich kaufen. Es kostet aber auch echt nicht mehr viel heutzutage. Also den Preis auf jeden Fall wert. Extrem faszinierendes Spiel. Aber ja, okay, das wird ja immer mehr. Also, keine Ahnung, Smite spiele ich natürlich nebenher auch immer noch. Also, ich habe tatsächlich, und Ion spiele ich nebenher noch. Und ich spiele, ja, ich glaube, dann sind wir endlich so einigermaßen durch. Aber ja, ich spiele tatsächlich extrem viel derzeit. Extrem, extrem viel. Und bin auch sehr, sehr glücklich und zufrieden darüber, muss ich sagen. Macht alles sehr viel Spaß, aber ich glaube, diese 3 Monate merkt man. Jetzt haben wir tatsächlich schon wieder eine relativ lange Zeit darüber geredet, was wir erfunden haben. Vor allem, weil ich nur einen Titel erwähnt habe. Ich habe auch noch andere Titel geschrieben. Ja, ich weiß nicht. Es kam gerade vom 100. ins 1000. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber ja, das ist jetzt so passiert. Weiß ich auch nicht. Sag doch mal, was hast du denn noch so? Mach einfach nur mal eine grobe Übersicht. Was hast du denn noch so gehabt? Naja, also ich habe halt, wie gesagt, also Code C2 und 1 und 2 habe ich jetzt durchgespielt. Ich habe Ratchet & Clank endlich gespielt, das neue auf der PS4. Oh, okay. Super cooles Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich mochte ja die alten Ratchet & Clank-Teile auf der PS2 ganz gerne und das Spiel auf der PS4 sieht wunderschön aus. Ich habe gehört, auf der Pro soll es nochmal viel besser aussehen. Also Insomniac hat sich zwar dafür entschieden, diesmal nur das Spiel auf 30 FPS zu cappen und nicht mehr die 60 zu benutzen wie früher, aber dafür die Visuals, habe ich das Gefühl gehabt, sie kommen dem Ideal Pixar wirklich sehr, sehr nah. Also das ist wirklich das Gefühl, du spielst jetzt gerade ein Pixar-Spiel. Und das war schon sehr faszinierend. Gameplay, super viel Fun, Comedy war auch, also der ganze komödische Aspekt war auch gut eingefangen. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Ratchet & Clank-Spiel. Ist auch nicht mehr so teuer, von daher jeder, der sich das mal anschauen möchte, auf jeden Fall mal reinschauen. Ganz cooles Spiel. Ich habe wieder angefangen, Final Fantasy 14 zu spielen, nach dem neuesten Patch. Weil der neueste Patch ziemlich cool aussah, ziemlich coole neue Trials, ziemlich neue coole Bosse, also auf jeden Fall Blick wert. Jetzt, wo auch noch die Expansion angekündigt wurde für nächstes Jahr. Stormblood, bin ich auch wieder relativ gehypt wieder, das jetzt zu spielen. Was habe ich noch gespielt? Ich habe das erste Devil May Cry replayed. Stimmt. Und mir ist mir dann aufgefallen, ich würde nicht sagen, dass es mega schlecht gealtert ist, aber wow. Ich hatte Devil May Cry 1 einfach ganz anders in Erinnerung. Die Steuerung ist mega kompliziert. Selbst die einfachen Sachen, wo ich das spiele, was, ich muss jetzt 3 Tasten auf einmal drücken? Für diesen Combo-Attacke, weißt du, oh mein Gott, ich glaube, ich kann das nicht mehr spielen. Ja, ich glaube, das ist halt gerade so, Action-Kampfsysteme altern halt gerade sehr, sehr schwierig so. Ja. Das Gefühl habe ich auch. Macht ja auch nur Sinn. Genau, das habe ich gespielt. Ich habe Hatsune Miku Project Diva X gespielt. Rhythm Game, sehr gutes Gameplay wie immer. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Stimmt. Und Merle und ich haben uns auch hingesetzt an Halloween, haben Resident Evil 1 Stimmt. Remake. Und das war grandios. Also das war wirklich fantastisch. Resident Evil 1 Remake, ich hatte das damals auf dem GameCube gespielt. Allerdings, das muss ich auch mal sagen, das Resident Evil Remake auf dem GameCube ist jetzt auch, wir haben es nachgeguckt, glaube ich, ne? 10 Jahre älter sogar, glaube ich, ne? 10, Irgendwie 12 Jahre sowas. alt. Und ich habe es damals gespielt, als es rausgekommen ist. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Ich konnte mich besser an den Original 1 erinnern als an das Remake. Einfach weil ich den 1er, glaube ich, dreimal gespielt habe mindestens und das Remake eben nur einmal. Aber dieses Remake ist dafür, dass es eben auch 10 Jahre alt ist, ein so fantastisches Spiel. Meine Güte. Wir haben es an Halloween gespielt. Das war so unser Halloween-Projekt quasi, während alle draußen waren und Party gemacht haben. Haben wir gesagt, nee, wir bleiben zu Hause und spielen Videospiele, wie es gehört. Und haben eben dann angefangen, Resident Evil 1 zu spielen. Oh, Gänsehaut. Also tatsächlich war das wieder so geil, dieses Spiel zu spielen. Vor allem zu zweit habe ich das Gefühl gehabt, war das wieder total super. Ja. Das ab und an mal Controller abgeben, drauf Und wenn man sich auch wieder achten. schön über die ganze Sprachausgabe und so lustig machen kann, obwohl sie ja schon dran gearbeitet haben, in Anführungszeichen, für das Remake, ist es trotzdem immer noch super, super komisch und weird. Ich meine, das größte Problem ist, haben ja damals alle schon gesagt, ich habe es damals auch gedacht, wenn man schon die Sprachausgabe überarbeitet, warum castet man dann wieder komplette Trash-Schauspieler. Also, ich habe das Gefühl, ich hätte lieber die alten Sprachtracks, weil die halt immerhin so nostalgisch sind, weißt du? Aber die neuen sind halt einfach gleich scheiße, bloß mit neuen Leuten, an die ich mich nicht erinnern kann. Und das macht es irgendwie fast schon ein bisschen mieser sogar noch. Aber ja, also das war tatsächlich auch ziemlich, ziemlich gut, das muss ich auch sagen. Resident Evil 1 kann ich, also das Remake, fantastisch gewesen einfach. Und ich gehe demnächst unter die Konsolenbesitzer, um jetzt mal noch komplett das Ding rund zu machen. Joe Oh kauft sich die ja. nächste PlayStation 4 Pro und dann hat er ja keine Verwendung mehr für seine PlayStation 4 und dann werde ich die abkaufen und dann bin ich plötzlich demnächst auch Konsolenbesitzer. Erst nachdem Joe einen Gaming-PC hat, habe ich dann Ja. demnächst eine PS4. Damit schließt sich der Kreis. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Kann das Ja. sein? Die Pläne gab es da wahrscheinlich schon. Also, Immerhin. dass du ja gesagt hast, du hast ja immer schon über die letzten Folgen immer wieder verlauten lassen, wenn ich mir eine Konsole kaufen sollte irgendwann, dann wäre es wahrscheinlich eine PS4. Das sowieso auf jeden Fall, ja. Eine Xbox One würde ich mir, glaube ich, nicht holen. Aber ja, Warum jetzt haben wir auch? es, glaube ich, komplett rund gemacht. Jetzt haben wir hier über alles geredet, über Konsolen, gemeinsame Projekte, was wir gerade gespielt haben. Da merkt man die 3 Monate doch sehr, sehr Und dolle. das Lustige ist, man könnte noch viel mehr über die letzten 3 Monate reden, Ja, aber auf jeden Fall. Da gibt es noch einiges. Aber wir wollen ja auch so ein Fazit, wir bisschen. müssen einfach wieder öfter aufnehmen. Ja, allerdings. Das ist aber auch so eine Sache, was wir auch festgestellt haben, einfach, was uns tatsächlich auch irgendwie genau gefehlt hat, war eben dieses. Einfach mal 3 Stunden lang hinsetzen und quatschen über Videospiele. Auch wenn wir gemeinsam zocken, ich meine, dann reden wir natürlich auch nicht die ganze Zeit über große, breite Themen, sondern über das Spiel, das wir spielen. Wir arbeiten auch zusammen, aber auf Arbeit ist halt Arbeit. Da ist natürlich auch nicht so massiv viel Platz, um ständig und ewig über Videospiele zu reden. Deswegen, auch wir vermissen das definitiv, dieses Zusammensetzen und einfach mal quatschen so. Von daher, die Chancen stehen wirklich gut, dass wir wieder ein bisschen mehr aufnehmen, weil wir feststellen immer wieder, Mann, da ist so viel, über das man eigentlich reden müsste, könnte, sollte. Von daher, so der ursprüngliche Anspruch und die ursprüngliche Idee des Podcasts, dass wir beiden aber ständig über Videospiele reden, die ist immer Richtig. noch da. Vor allem, wenn es dann manchmal so ist, wenn ich dann, selbst wenn ich mal dann irgendwie Nachmittag bei dir bin, wenn deine Freundin halt da ist, dann will ich halt auch nicht anfangen, eine große Diskussion über, Stimmt. keine Ahnung, Bethesdas Review, Embargo-Pläne und so weiter zu reden, weil, ja. Ja, das stimmt. Also ich meine, meine Freundin spielt auch Videospiele, interessiert sich auch dafür, aber dieses rein technische, was wir manchmal haben, ich glaube, das, ja. Da geht es, glaube ich, auch vielen Leuten so. Danke, dass ihr uns überhaupt zuhört. Ich habe keine Ahnung, wen das hier absprechen soll. Das ist ja schon seit jeher so die Frage gewesen, für wen machen wir diesen Podcast eigentlich? Für uns selbst, weil wir das interessant finden. Wahrscheinlich sonst niemand. Schön. Dann würde ich sagen, nach dieser fantastischen Werbung und dieser tollen Einführung legen wir los. Wir reden heute über den Nintendo Switch. Die Nintendo Switch, was haben wir jetzt gesagt? Die Switch, Also ne? ich wäre mir der Meinung, das ist die Nintendo Switch. Okay, es würde beides gehen. Wir haben schon die Switch und der Switch. Jetzt habe ich gerade gesagt, der Switch, obwohl ich glaube ich theoretisch auch zu die Switch tendieren würde. Was auch immer es ist, der die Switch. Wir wissen, es heißt Switch. Ist Wir auf jeden Fall wissen, nicht was es das ist. Switch, das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Es ist nicht das Switch, ja, das stimmt. Wir wissen, was es ist. Und wir haben tatsächlich relativ viele Details mittlerweile. Wie gesagt, einiges ist immer noch offen. Das kommt dann erst im Januar. Aber wir können zumindest schon mal grundlegend drüber reden. Jetzt haben wir endlich die Bestätigung, was es sein soll. Das, was wir auch schon die ganze Zeit vermutet haben. Und entsprechend werden wir uns das Ding heute mal vornehmen. Wir werden erstmal natürlich drüber reden, was ist der Switch. Kann natürlich sein, dass ihr davon noch gar nicht viel mitgekriegt habt, weil es euch nicht so interessiert. Und selbst wenn, dass ihr zumindest ein paar Details noch nicht kennt. Dann werden wir ein bisschen auf die Specs eingehen. Da fehlt uns das meiste an Informationen. Da können wir wirklich nur spekulieren. Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte, die reichen von, keine Ahnung, Ahnung, das ist irgendwie Last Gen, was ich was zu, das ist stärker als die PS4 und die Xbox One. Ganz schwer zu sagen. Aber trotzdem wollen wir natürlich kurz darauf eingehen, auf das, was wir wissen und auch so ein bisschen, was wahrscheinlich ist. Dann werden wir uns natürlich über das Lineup unterhalten, also welche Spiele kommen schon zum Launch raus, welche Spiele sind schon bestätigt, die später rauskommen und vor allem, was gibt's an Gerüchten, weil gerüchteweise baut jeder 15 Spiele für die Switch so ungefähr. Und dann einfach nochmal das Fazit natürlich am Ende. Wie sehen wir die Erfolgschancen für die Konsole? Wo sehen wir sie im Markt derzeit? Glauben wir, das war ein guter Move von Nintendo oder nicht? All diese Dinge, die wollen wir dann auch nochmal zum Ende abschließend besprechen. Kommen ein paar Tasties und dann sind wir durch. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich einfach, bevor wir jetzt noch langsam rumreden, mit was ist die Switch eigentlich? Ja, falls ihr den Trailer, also den Teaser-Trailer, den Nintendo veröffentlicht hat, als sie quasi den Namen und das ganze Branding und so weiter angekündigt haben, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das sind, glaube ich, nur so 3-4 Minuten, also kann man sich schnell anschauen und gibt einen ganz guten Überblick darüber, über das, was wir jetzt quasi reden. Also einfach nur so als Information. Es ist immer einfacher, sich das auch mal selbst anzuschauen, als wenn wir das jetzt die ganze Zeit beschreiben. Aber was auf jeden Fall in den ganzen Gerüchten ja auch schon von Eurogamer im Vorfeld eben bekannt geworden ist, hat sich letztendlich bestätigt. Es handelt sich bei der Switch oder bei der Switch, wie auch immer, um eine Hybridkonsole, die sowohl sozusagen an einen Fernseher angeschlossen werden kann und dann als Home-Konsole fungiert, aber auch einfach aus einem Dock eben herausgenommen werden kann und dann eben wie als eine mobile Konsole, Handheld oder Tablet eben verwendet werden kann. Mhm. Und was man im Trailer eben gesehen hat, ist, dass quasi der Kern der Konsole ein Tablet ist, das man auch in eine Dockstation eben anstecken oder anschließen kann, die dann mit dem Fernseher verbunden ist, um dann das Spiel auf dem Fernseher zu spielen. Wenn man es im mobilen Modus hat, dann hat man noch rechts und links, kann man dann jeweils die Hälfte von einem Controller eben dran docken. Das sieht dann auch relativ einfach und intuitiv aus, also einfach reinsliden, dann macht es Klick und dann ist es eben drin. Und wenn man das Tablet eben wieder in die Dockstation steckt, kann man diese zwei Abnehmteile wieder rausnehmen und an ein anderes Teil dran docken, den sogenannten Joypad. Ich glaube, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube, das ist das Joypad. Und der kann dann eben als normaler Controller fungieren. Man hat aber auch schon gesehen, dass es auf jeden Fall noch andere Peripherie geben wird. Also für die, die dann so diesen Detachable Controller eher nicht so gut finden, wird es dann wohl die Möglichkeit geben, auch wie bei der Wii U einen Pro Controller eben zu kaufen, der dann eben designt ist wie ein relativ normaler Standard Konsolencontroller. Mhm. Das, was man im Trailer gesehen hat, ist eben, dass dieser Switch zwischen dem Home-Konsolen-Modus und dem Mobil-Modus relativ seamless gehen soll. Also im Trailer zumindest sieht man, wie ein Spiel auf dem Fernseher läuft. Du nimmst einfach das Tablet aus der Dockstation raus und das switcht sofort eben auf den mobilen Modus. Wie das dann wirklich aussehen wird, weiß man nicht, weil was man mittlerweile weiß, ist, dass alles, was man im Trailer sieht, nicht wirklich auf Hardware lief, sondern das eben im Nachhinein erst reinbearbeitet wurde. Das heißt, das, was man im Trailer sieht, das kann man noch nicht sagen, dass das wirklich repräsentativ dann sein wird für das fertige Produkt. Aber zumindest das ist die Grundidee, die Nintendo hat. Und genau. Andere Features, die sie eben auch in den im Video gezeigt haben, ist eben zum einen, dass die Switch Cartridge-basiert ist. Also auch eines dieser Gerüchte, wo man vielleicht am Anfang noch gedacht hat, was denn, X soll Cartridges haben? Wenn man jetzt natürlich ein Hybrid hat, macht es auf jeden Fall Sinn, dass da keine Disc drin steckt, sondern eben Cartridges, die auch dementsprechend dann, denke ich, auf jeden Fall auch sehr viel mehr Platz haben werden als alte Cartridges. Aber in Zeiten, in denen SD-Karten so billig sind, glaube ich, das ist kein Problem. Cartridge, wie gesagt, dementsprechend ist auch die große Vermutung, dass es keine Backwards Compatibility geben wird. Auf jeden Fall nicht zur Wii U, zum 3DS bleibt abzuwarten. Und diese Detachable Controllers, die kann man auch andersweitig einsetzen, also was man eben gesehen hat, dass man eben auch nur mit einer Hälfte von beiden eben spielen kann. Dadurch, dass beide Hälften sozusagen gespiegelt auf jeder Seite sind, haben sie sozusagen das gleiche Layout und man kann theoretisch dann einen von diesen zwei Hälften benutzen, um einen Analogstick zu haben und ich glaube, es sind dann 4 Tasten auf jeden Fall und kann dann theoretisch mit beiden Teilen dann sogar zu zweit am gleichen Tablet sozusagen spielen, wenn man mobil ist. Oder eben halt auch viele oder 4 Tablets eben in einem Raum haben. Jeder kann dann sozusagen lokalen Multiplayer spielen mit seinem eigenen Tablet quasi. Also das sind alles Multiplayer-Möglichkeiten, die Nintendo vorgestellt hat. Ich glaube, das ist so alles, was wir so auf jeden Fall fest gesehen haben. Mhm. Gab eigentlich keine großen Überraschungen, habe ich das Gefühl gehabt. Nachdem Eurogamer ja den einen Leak schon rausgebracht hat, hat sich im Nachhinein eigentlich alles bestätigt, was da drin eben vorgekommen ist. Ja, das stimmt allerdings. Also tatsächlich waren relativ wenige Überraschungen. Wenn man davon ausgegangen ist, dass es eine Hybridkonsole wird, dann glaube ich, waren eben genau diese ganzen Vorstellungen, die man dazu hatte, schon genau das, was es letztendlich geworden ist. Diese ganze Geschichte mit dem Controller irgendwie, jetzt können wir mal auf ein paar Details eingehen. Grundlegend, also na, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Hybridkonsole, ich finde das halt, ist, wie gesagt, für eine relativ coole Idee. Ich habe auch schon damals gesagt, dass ich davon enttäuscht sein würde, und das bin ich natürlich auch ein bisschen, weil ich mir ein bisschen mehr erwartet habe, nachdem ich jetzt aber die ersten Gerüchte über Specs und so weiter gesehen habe und schon das Gefühl habe, dass es eben auch durchaus eher eine Home-Konsole ist. Zumindest betonen sie das derzeit so ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch taktisches Kalkül, da werden wir bestimmt später auch nochmal drüber reden. Aber so grundlegend, es ist schon so, dass Nintendo das, glaube ich, eher als eine Home-Konsole sieht, die eben die Möglichkeit hat, das Ganze portable zu machen, als es als portable zu sehen, der auch eine Home-Konsole ist. Also es ist schon tatsächlich eher Richtung Home-Konsole getrimmt, was bei dem derzeitigen Stand zwischen Wii U und 3DS auch total Sinn macht. Und vor allem, weil gewisse Details dazu, die man derzeit vermutet oder so halb weiß, auch eher darauf hindeuten, dass es wahrscheinlich auch eher im Home-Konsolenbetrieb Sinn macht, mit dem Ding zu spielen tatsächlich. Muss ich schon sagen, dass ich halte das für eine coole Idee, ich halte es auch für eine schlaue Idee. Auch wie sie das Ganze vorgestellt haben, um schon mal auf den Trailer einzugehen, wie gesagt, Empfehlung, schaut euch den an, der ist wirklich nur ganz kurz. Der Trailer ist super, muss ich sagen. Also ich habe selten in letzter Zeit einen so guten Nintendo-Trailer gesehen zu eben Hardware. Ich habe das Gefühl, die treffen sehr gut die Balance zwischen, das ist immer noch so ein Familiending, dieses Ganze, die ganze Familie spielt zusammen. Das geht auch um dieses lokale Multiplayer eben mit diesen kleinen Joy-Cons, die man abbauen kann an der Seite und dann eben zusammenbauen kann. Das macht alles schon so ein bisschen diesen Eindruck von, die ganze Familie kann noch zusammenspielen, aber trotzdem wird eben sowas gezeigt wie zum Beispiel Splatoon, auch vor allem Splatoon als E-Sport, was ich auch sehr interessant fand. Macht natürlich Sinn, aber Nintendo hat sich da, glaube ich, noch nie groß drum gekümmert, tatsächlich irgendwie in so einem offiziellen großen Vorstellungstrailer sowas wie E-Sports zu beleuchten. Das scheint also auch so ein bisschen davon zu sprechen, dass sie da vielleicht einen gewissen Fokus drauf legen wollen, was mit Splatoon natürlich auch Sinn macht. Splatoon ist auch einer dieser Launch-Titel, der kommen wird. Aber trotzdem eben... Kommen soll, ja. Trotzdem eben, wie gesagt, dass sie den E-Sport mit ansprechen. Sie zeigen Skyrim zum Beispiel, sie zeigen den Mario und sie zeigen eben so alle Aspekte. Sie zeigen dieses eher Hardcore-Gaming-mäßige und gleichzeitig aber eben auch das Portable. Sie zeigen, dass es so Partyspielmäßig ist und. Also da gibt es ja relativ viele. Sie sind halt vor allem auch nicht so in-your-face-Family mit, ja. Wo klar, sie ist Eltern und Kinder, sondern das sind halt natürlich viele Jugendliche, aber auch viele Jugendliche, die du auch, wo du auch das Gefühl hast, okay, das ist einfach auch die PlayStation-Generation. Also nicht unbedingt, ja. Wie gesagt, dieses klassische In-Your-Face, oh, du siehst Papa, Mama und Kinder eben auf der Couch sitzen und zusammen irgendwie mit der Wiimote irgendwie rumspielen. Das ist es eben nicht mehr, sondern das Gefühl, das ist relativ allgemein gehalten. Du siehst natürlich schon immer noch nicht diesen ganz krassen Hardcore-Fokus, wie zum Beispiel Sony mit seinem For-the-Player-Slogan, aber trotzdem hast du das Gefühl, okay, das spricht auf jeden Fall auch also sehr, sehr viel mehr die allgemeinere Masse an und nicht nur so dieses klassische Nintendo-Klientel, Half-Family. Ja, absolut. Und das finde ich eben gerade sehr schlau und auch gut gemacht. Also deswegen hat mir der Trailer auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Auch die ganzen Möglichkeiten, die sie eben gezeigt haben, die gerade der Joy-Con bietet, also dieser Controller, oder das sind ja schon fast mehrere Controller. Die ganzen Möglichkeiten sind auch ziemlich cool, dass man eben sagen kann, man baut die ab und jeder kriegt einen Teil des Controllers, um eben kleinere Minigames zu spielen. Die spielen natürlich dann auch so Sachen wie zum Beispiel, ich meine, sie spielen ja auch NBA, was ist das? NBA 2K17. Ja, genau, sie spielen das neueste NBA, was ich was. Und ganz ehrlich, das ist natürlich völliger Witz, dass man das mit 4 Tasten und einem Analogstick wirklich richtig sinnvoll spielen kann. Aber Mario Party zum Beispiel wäre etwas, was ich mir vorstellen kann, was man... Ich meine, Mario Party kann ich mir vorstellen, auch Mario Kart, finde ich ein bisschen schwierig, aber auch das würde wahrscheinlich gehen. Ich glaube nicht, dass es für alles Sinn macht, aber einfach die Möglichkeit zu haben, auch ne, on the go quasi die beiden Dinge abzubauen und zu sagen, hey komm, jetzt spielen wir einfach mal just for fun irgendwie ein kleines Minigame zwischendurch. Das finde ich schon ziemlich cool auf jeden Fall, dadurch, dass das Ding gerüchteweise auch ein Touchscreen ist, was relativ wahrscheinlich scheint. Kann natürlich auch sein, dass es da nochmal Möglichkeiten gibt. Das heißt also, dass man quasi dann eben jeder kriegt Controller und dann kann auch ein Dritter irgendwas am Touchscreen machen oder so. Das wäre schon ganz interessant, denke ich. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Wenn man es dann zusammenbaut, also das ist ja auch völlig bescheuert betitelt, dieses Joy-Con ist ja diese Halterung für die beiden und dann gibt es Joy-Con rechts und Joy-Con links, die man in die Halterung reinsteckt. Zusammen ist dann der Joy-Con, keine Ahnung. Und diese Halterung gibt es eben, um das Ganze eben ein bisschen sinnvoller zu machen. Ich glaube trotzdem, der Pro-Controller sieht endlos viel gemütlicher und besser aus. Aber trotzdem eben cool, dass es die Möglichkeiten gibt und dann auch so Sachen, dass man eben das Ding aufstellen kann, wirklich wie ein Tablet-Bildschirm und auch trotzdem, wenn man damit on the go ist, die beiden Dinge abbaut und sie dann eigentlich wie Wiimotes vom Prinzip her in der Hand hat und dieses Tablet einfach nur hinstellt, wenn man zum Beispiel im Zug fährt oder ich glaube im Beispiel haben sie es gezeigt, im Flugzeug. Ja. Das heißt, man stellt das hin, das ist einfach nur ein Bildschirm, wirklich, und man hat die beiden Controller einfach lose in der Hand, um die zusammengebaut zu haben. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, ich finde, die highlighten sie auch gut, das finde ich auch spannend daran. Das ist eigentlich der interessante Teil, denke ich mal. Von daher, ja, ich bin da eigentlich ziemlich zufrieden mit irgendwie. Diese Detachable Controller, wie gesagt, dieses Ganze, die erinnern mich so ein bisschen an klassische alte NES-Controller fast. Mit einfach nur so vier Buttons und eben dem Analogstick. Wie viel Möglichkeiten es tatsächlich zum Spielen mit einem Einzelnen davon gibt, wenn man mit mehreren Leuten spielt, halte ich für fragwürdig. Aber trotzdem, das Design und alles sieht einfach schon viel besser aus. Das Design erinnert tatsächlich an moderne Spielkonsolen im Gegensatz zu einer Wii, einem 3DS auch immer noch, bei dem man ja immer noch so völlig bananisch dann irgendwie an die Seite irgendwelche Dinge anbauen muss, wenn man nicht den New 3DS XL kauft. Oder nee, ist einfach nur genau, New 3DS. New 3DS beziehungsweise New 3DS XL, ja. Ach ja, oh Gott, ja, es gibt beides. Nintendo, habe ich das Gefühl, hat da mit dieser Konsole, ich meine, natürlich sind sie ein Stück weit auch einfach in Zugzwang. Es musste jetzt was passieren. Wenn das Ding so floppen würde wie die Wii U, glaube ich, dann hat Nintendo echt richtige Probleme. Das heißt, klar, sie mussten jetzt was verändern, aber trotzdem schön zu sehen, dass sie es auch getan haben. Also ich, gerade als jemand, der halt eben reiner Hardcore-Gamer ist und trotzdem immer eigentlich ein Nintendo-Fan war, muss sagen, im Gegensatz zu Wii U und dem 3DS, spricht mich das wesentlich mehr an. Und ja, auch der Wii natürlich, wobei bei der Wii hatte ich eben wie das Gefühl, sie wollen eine ganz andere Richtung, das war dann in Ordnung. Aber die letzten beiden hatte ich eben gerade das Gefühl so, die sprechen mich nicht wirklich an. Der Handheld funktioniert noch, Wii U funktioniert gar nicht und ich weiß auch ein Stück weit warum. Und hier habe ich das Gefühl, okay, das funktioniert. Sie versuchen mir das auf eine gute Art und Weise zu verkaufen und ich habe das Gefühl, ich könnte tatsächlich einfach alle so ein bisschen ansprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man ansprechen muss, dass man das Gefühl, okay, vielleicht hat sie wirklich endlich was getan bei Nintendo. Nintendo ist ja immer so, wir haben ja schon oft darüber geredet, ist ein bisschen langsam und gibt viele Entscheidungen, die man nicht verstehen kann. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade den New 3DS angesprochen, also den ganz neuen New 3DS. Ja. Die Namensgebung, Wii U und so weiter. Und ich habe zum Beispiel hier das Gefühl, zum einen marketingtechnisch, das, was man jetzt bisher schon von der Switch gesehen hat, ist ziemlich gut gelungen. Der Name ist ziemlich gut, meiner Meinung nach, Nintendo Switch. Und das Logo ist extrem geil. Ja, auf jeden Fall. Das Logo muss, wollte ich auch gerade nochmal ansprechen, das ist wirklich ziemlich gut benutzt, auch im Trailer zum Beispiel. Ja, also auch dieses Klick von diesen zwei Joy-Cons, eben, dass man das dann eben auch verwendet für das letztendliche Logo. Ich habe das Gefühl, es hat einen sehr guten Wiedererkennungswert. Man hebt es damit ab, auf jeden Fall von dem Wii-Label, was man, glaube ich, machen musste jetzt, nachdem die Wii U so gefloppt ist. Und allgemein, Switch ist ein ziemlich guter Name, finde ich. Also ich bin relativ zufrieden. Auch wenn natürlich nach dem Reveal erstmal alle gesagt haben, oh, NX war erstmal viel cooler, aber ich habe das Gefühl, Codenamen sind immer irgendwie cooler. Wenn man Monate darüber redet, hat man sich so daran gewöhnt, dass man immer das Gefühl hat, naja, der Code nehmen wir eigentlich schon ganz gut. Aber ja, Switch ist auf jeden Fall ein guter Name, finde ich, für das Ding. Ja, definitiv. Also Switch ist ein ziemlich, ziemlich ausgezeichneter Name. Ja, NX klingt ein bisschen cooler. Aber trotzdem, Name, Design, Logo, passt alles sehr gut zusammen und ist eben neutraler als zum Beispiel Wii, finde ich. Oder selbst der 3DS. Also dieser DS geht noch einigermaßen, aber auch die Wii, allein schon der Name Wii, deutet ja eben so, weißt du, es ist halt sowas Kindliches eher. Es deutet eher eben auf diesen ganzen Anspruch an. Switch, finde ich, klingt relativ angenehm irgendwie, als wir wollen alle ein bisschen ansprechen. Von daher, ja, also ich bin auch insgesamt eigentlich ganz zufrieden, denke ich, mit der ganzen Geschichte. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen auf die Specs ein. Das ist, glaube ich, somit noch das Interessanteste daran, weil die große Frage ist natürlich, und das war es ja damals bei der Wii U genauso, wie kann sie mit aktuellen Konsolen mithalten? Bei der Wii U war es immer noch so ein bisschen dieser merkwürdig, da war der Fokus, hatte ich das Gefühl, immer noch mehr auf die Wii-Audience. Und dadurch, glaube ich, war der Anspruch ein anderer, deswegen war auch selbst da die Vergleichbarkeit noch nicht ganz so wichtig, auch wenn sie ein bisschen probiert haben. Mit dem Ding aber pushen sie jetzt auch ganz klar in Richtung, wir wollen auch die Hardcore-Gamer. Und dann sind Specs wirklich interessant und wichtig, habe ich das Gefühl. Und da ist natürlich dann jetzt eben deswegen der spannende Teil, wie gut kann sie mit den aktuellen Konsolen mithalten? Was bedeutet das vor allem eben für Third-Party-Entwickler? Ich meine, wir haben es bei der Wii U ganz krass gesehen. Frostbite wird nicht gemacht. Unreal Engine 4, glaube ich, wurde auch nicht gemacht. Das heißt, da waren schon ein paar große Engines, die halt in vielen Spielen zum Einsatz kommen, die ganz klar gesagt haben, keine Unterstützung für die Wii U, was ja schon instant bedeutet, dass du super viele große aktuelle Titel, ne, nicht auf deiner Konsole haben wirst. Solche Dinge darf sich natürlich Nintendo gerade eben mit der Switch nicht erlauben. Von daher, ne, ist jetzt natürlich jetzt auch wichtig, was das Ding wirklich leisten kann. Davon abgesehen, dass wir natürlich schon von einigen Third-Party-Entwicklern auch schon Aussagen dazu haben und es wesentlich mehr danach aussieht, ob es da eben große Unterstützung geben würde. Grundlegend, das, was wir 100% wissen, ist, es ist auf jeden Fall ein Integra-Prozessor, das wussten wir auch schon vorher, custom-made quasi für die Konsole von Nvidia, derzeit, glaube ich, aktuell hauptsächlich bekannt durch Android-Konsolen, so ein paar kleinere, die derzeit unterwegs sind, sonst, glaube ich, so richtig Gaming-Hardware-mäßig, glaube ich, kennt das an sich keine Sau, vom Prinzip her, Tegra-Prozessoren sind eben eine Mischung, also nicht eine Mischung, sondern auf einer Platine wird verbaut der Grafikchip und der CPU, dadurch hast du gewisse Probleme und gewisse Einschränkungen. Gleichzeitig kann das aber auch bedeuten, dass sie sich eben gegenseitig besser unterstützen können. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ist jetzt im Gaming-Bereich, wie gesagt, glaube ich, eher für so eine Mobile-Android-Sparte bekannt, nicht für so Hardcore-Gaming. Trotzdem, das ist jetzt so ein bisschen die Sache, der derzeitige Tegra-Prozessor ist der X1. Es ist schon klar, dass Nvidia an dem X2 arbeitet. Es gibt Gerüchte darüber, dass tatsächlich Nintendo den X2 vielleicht verbaut hat. Basierend auf dem X1 könnte es schon so sein, dass man sagen muss, da muss es gewisse Abstriche geben. Wenn es der X2 allerdings wäre, dann könnte da wesentlich mehr drin sein, was Leistung angeht. Viele sagen auch, naja, vielleicht schon die Vermutung, dass der Switch erst jetzt wirklich kommt, dass sie relativ lang gewartet haben, damit eben, weil sie quasi den X2 verbauen wollten. Das wissen wir alles nicht, bis bestätigt ist. Es ist aber eine Möglichkeit zumindest. Es gibt außerdem die Möglichkeit, was die Specs angeht, dass vielleicht diese Dockstation, in dem man das Tablet dann eben einführt, wenn man es zu Hause benutzt, und an dieser Dockstation sind zum Beispiel auch die HDMI-Anschlüsse und so ein Kram, es ist also nicht an dem Tablet an sich, dass die vielleicht einfach nochmal die Leistung der Konsole ein bisschen verstärken könnte, dass halt quasi da auch nochmal ein Teil der Hardware verbaut ist und dass sie deswegen eben im Mobile-Modus so ungefähr etwas schwächere Leistung bringt und dann eben quasi da das Bild runterscaled, macht ja auch Sinn, derzeit nach Gerüchteweise, oder ich glaube, wissen wir das schon, dass es ein 720p? Aber es ist relativ, also Eurogamers Quelle ist relativ sicher in der Hinsicht, also wahrscheinlich 720p Multitouch-Tablet-Bildschirm, 6,2 Zoll, glaube ich. Ja, und das wäre dann eben, dafür braucht man weniger Leistung, das heißt, die scalen das dann quasi so ein bisschen runter und wenn man es eben in die Dockstation macht, dann entfaltet sich ein bisschen mehr Leistung. 4 GB RAM, danach sieht es derzeit aus. Das ist relativ wenig. Wie gesagt, RAM ist aber auch gerade so etwas, was relativ einfach erweiterbar wäre in der Dockstation. Von daher, das wäre eben so eine der Möglichkeiten, die da gegeben wären, dass quasi einfach da mehr RAM drin verbaut ist in der Dockstation. Und meine, gewisse Abstriche müssen sie machen. Es ist schon ein relativ dickes Tablet, man sieht es auch. Das ist halt so dick, wie die Controller ungefähr sind. Ich würde sagen, es ist vielleicht so ein Zentimeter, ein bisschen mehr. Also verhältnismäßig relativ dickes Tablet, aber ich meine, es steckt natürlich auch einiges drin. Von daher macht es nur Sinn, dass das so ist. Wie du schon gesagt hast, 720p Multitouch-Tablet. Sieht so aus, ob sie SDs supporten. Interner Speicher derzeit gerüchteweise 32 GB, was nicht wahnsinnig viel ist. Das, was die Wii U ungefähr hat, was super wenig ist. Ist halt, genau. Ist halt ein interner Flash-Speicher wahrscheinlich wieder, also keine HDD, die halt drin verbaut ist. Nee, HDD geht nicht, ist nicht möglich, glaube ich. Also in der Dockstation ja, in dem Tablet auf gar keinen Fall. Wäre natürlich interessant, also wie gesagt, MicroSDs einfach zum Erweitern für den portablen Modus. Ich gehe fast 100% davon aus, dass zum Beispiel eben eine der Hardware-Erweiterungen auch nochmal, hoffentlich eine SSD, würde auch vom Platz her Sinn machen, aber auf jeden Fall nochmal eine Speichererweiterung ist, wenn du in der Dockstation bist. Muss man natürlich dann schauen, wie man das genau regelt, also welche Spiele zum Beispiel dann einfach nur in der Dockstation gespeichert sind und dann accessed werden können, darüber wissen wir auch noch gar nicht. Das ist ja dann eh die Frage, wenn du auf dem wenn du Spiele auf Cartridge basiert, dann brauchst du ja nicht unbedingt wie auf den neuesten Konsolen, dass alle Spiele auf jeden Fall zwangsinstalliert werden müssen. Also das stimmt, ja. Ist halt auch digital die Frage, ist, und digital ist bei nicht nur immer so eine Frage. Genau. Aber das wäre halt eben noch die Sache. Also auch digital, denke ich, werden sich besser aufstellen müssen. Definitiv. Ich glaube auch die ganzen Pläne, die sie ja auch mittlerweile haben, das soll, glaube ich. Ich glaube, Nintendo wird mit dem Switch, was digitalen Markt angeht, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, sie werden in der Gegenwart ankommen mit dem Ding. Ja. Also zumindest. Also wenn sie das nicht tun, dann tut mir leid, also ich weiß auch nicht. Ja, richtig, dann haben sie Probleme. Ja, allerdings. Aber ja, das ist halt genau die Sache. Also gerade für digitale Spiele, von denen ich eben auch wesentlich mehr erwarte mit dem Switch, müsste dann eben interner Speicher vorhanden sein. Das dann vielleicht nur eine Dockingstation, würde Sinn machen. Das muss man alles mal abwarten. Wie gesagt, 32 GB ist einfach verschwindend gering von der Größe her. Mittlerweile gibt's extrem große SD-Karten, so ist es nicht. Aber selbst dann, ich meine, also 500 GB ist heutzutage halbwegs klein. Gerade auch was die anderen Home-Konsolen angeht. Von daher denke ich schon, dass da irgendwie noch Möglichkeiten gegeben sind, eben in der Dockingstation, um das eben entsprechend zu erweitern. Oder ansonsten, wie gesagt, der ganze Rest ist noch nicht groß in Stein gemeißelt. Es gibt tausend Gerüchte darüber. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was möglich wäre, wenn es der X1 ist, dann muss ich schon sagen, also so wie es derzeit aussieht, könnten sie damit schon einigermaßen an die PlayStation 4 und die Xbox One vielleicht rankommen. Müssen sie auch, sonst würde es eben nicht jetzt schon offiziell Bestätigungen dafür geben, dass eben gewisse Titel schon auf der Konsole erscheinen werden. Auch gerade viele Third-Party, die eben bei der Wii U sehr, sehr vorsichtig waren, sind eben wieder mit an Bord. Große Dinge wie EA zum Beispiel und Activision, wie gesagt, wir wissen auch schon, dass Bethesda eben definitiv mit an Bord ist, weil die ja schon die Skyrim HD Edition, also das Remaster, im Launch-Lineup haben von der Switch. Das heißt also, da sind schon einige größere dabei, von daher gehen wir jetzt mal aus, dass da die Leistung eben mithalten kann. Wir haben nur ein paar Aussagen zum Beispiel von Ubisoft, auch von Nvidia selbst zum Beispiel. Nvidia selbst hat da relativ viel gepusht und gesagt, ja, das ist fantastisch, was das Ding erreichen kann. Viele Leute werden da völlig weggeblasen von sein, quasi, was da möglich ist und was das eben alles bietet tatsächlich. Die haben natürlich auch viel gesagt von wegen, das wird extrem einfach sein, davon zu porten von anderen Konsolen, was glaube ich, so das eine, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Aber auch Ubisoft hat eben schon gesagt, was mit den Dev-Kits und was das angeht, dass sie eben sehr, sehr zufrieden sind und da relativ beeindruckt auch sind von der Leistung. Von daher gehe ich schon davon aus, dass sie mit der aktuellen Konsolengeneration mithalten kann. Da wir uns natürlich gerade im Übergang befinden zur PS4 Pro und dann später der Scorpio, mal dahingestellt, wie das dann laufen wird, wenn wir dann an dem Zeitpunkt sind. Wenn es der X2 wäre, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es im Home-Konsolen-Modus doch einigermaßen mithalten kann. Und das wäre natürlich eigentlich so, das wäre so das Beste, was passieren könnte für Nintendo-Fans und auch für allgemein, glaube ich, die Spielewelt, wenn die Konsole tatsächlich einigermaßen mithalten kann mit der Pro und mit der Scorpio. Weil dann können wir definitiv davon ausgehen, dass da einfach alles, wenn es tatsächlich so einfach ist, mit dem Tegra umzugehen, wirklich für das meiste auch wahrscheinlich dann einfach multiplattformmäßig eben geportet wird auf die Switch. Und darum geht es ja letztendlich. Zumindest was er auf jeden Fall schon gesagt hat, ist, dass Frostbite auf jeden Fall die Switch unterstützt. Ja. Und ich weiß nicht, ob Epic sich da schon eindeutig gemeldet hat, aber Epic war auf jeden Fall auch auf der Liste der Third Parties zu sehen, die Switch unterstützt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch Unreal 4 auf jeden Fall unterstützt. Und das ist, glaube ich, schon mal ja der größte Hürden, selbst wenn die Hardware nicht ganz zum Beispiel an die Xbox One anreichen würde, wenn solange die Engine drauf läuft, ist es trotzdem immer noch sehr viel einfacher, Spiele dann zu porten, also eben einfach mit ein paar Slidern eben runtergescaled, als wenn du wirklich eine komplett neue Engine eben für den Port bauen müsstest. Dementsprechend, solange der Engine-Support da ist, glaube ich, ist erstmal das Wichtigste und dann kann man immer noch drauf gucken, okay, wie hoch sind eigentlich die Specs. Aber wenn die Engines von vornherein nicht unterstützt werden würden, dann wäre es von vornherein aussichtslos. Ja, allerdings. Also das denke ich eben auch. Und von daher rechne ich da eigentlich auch relativ viel Support eben. Und ich bin jetzt mal gespannt, definitiv, wenn wir dann letztendlich die Specs hören. Bin auch gespannt, wie sie das dann eben dann sagen. Okay, wie sieht's mit dem Home-Konsolen-Mode so ungefähr aus, wenn sie in der Dockenstation ist? Hat das irgendwelche Unterschiede? Genau, vor allem, weil man jetzt schon weiß, dass, also die Gerüchte besagen, dass der Tablet von der Akkulaufzeit nur so maximal 3 Stunden halten wird. Ja. Yep. Was natürlich, wenn man jetzt natürlich das Gefühl hätte, dass das hauptsächlich ein Handheld ist, absolut unterirdisch wäre. 3 Stunden für ein Handheld ist absolut inakzeptabel. Allerdings, ja. 3 Stunden für einfach mal, ja, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zugfahrt vor mir oder eine Stunde und so weiter und ich brauche das wirklich nur so für so ein bisschen. Also wo das Gefühl, dass der mobile Part ist wirklich nur so eine Art Convenience-Ding, dass man mal benutzen kann, wenn man wirklich will, haben wir jetzt okay, 3 Stunden, wenn man dafür aber immer noch einigermaßen, also ich will natürlich nicht Full HD, aber immerhin noch 720p Auflösung hat und das Spiel trotzdem immer noch in einigermaßen guten Performance eben läuft auf, während du mobil bist, wäre das natürlich, glaube ich, für viele trotzdem ein Trade-off, den sie bereit wären einzugehen, wenn man davon ausgeht, dass es noch nie einen Handheld gab, der so mächtig war wie jetzt eben die Switch, wenn wirklich sowas wie Zelda Breath of the Wild eben dann im mobilen Modus laufen sollte. Also ja, also ich meine, es wird auf jeden Fall laufen. Ja. Im mobilen Modus, davon gehe ich aus. Aber ja, eben wie gut und was für Möglichkeiten es eben da gibt. Und wie gesagt, 3 Stunden. Mittlerweile haben wir relativ viele öffentliche Möglichkeiten, eben auch an Strom zu kommen, gerade wegen Smartphones. Und so wie es aussieht, basiert es ja einfach auf einer USB-Möglichkeit. Ja. USB 3 ist bestätigt, so ich weiß, beziehungsweise USB-C, glaube ich auch. Von daher, ja, also da gibt es vielleicht Möglichkeiten, gerade im Zug oder im Flugzeug oder sowas gibt es schon ein bisschen mehr, aber klar, dieses reine morgens Commuten irgendwie und dann abends nochmal zurück, so, das dürfte vielleicht einigermaßen gehen, für längere Reisen wird es dann tatsächlich einfach extrem schwierig und 3 Stunden ist wirklich, ja, ziemlich, ziemlich schlecht eigentlich für ein Handheld, aber auch da macht natürlich dann eben, wie gesagt, der Fokus Sinn, ne, also das ist dann eben in Zukunft. Genau. Oder dass sie damit eher planen, dass es eben eine Home-Konsole eigentlich sein soll, das denke ich auch. Wie gesagt, zu den Specs an sich können wir sonst nicht viel mehr sonst sagen. Ich finde, es ist noch extrem viel offen. Ich könnte jetzt noch kein Fazit ziehen. Je nachdem, welcher Tegra es wird, je nachdem, was sie für Möglichkeiten mit der Dockingstation haben, könnte das von Astrein, genau richtig, das ist eine Hardcore-Konsole, weil sie eben das ähnliche bietet, was eine PlayStation 4 Pro zum Beispiel bietet, sein und es könnte genauso gut enden bei, okay, Nintendo hat es mal wieder irgendwie ein bisschen verkackt und die Specs sehen nicht so aus, ob die irgendwie ansatzweise mit der derzeitigen halben Generation, die wir jetzt quasi im Schritt sind, mithalten. Ich tendiere derzeit dazu zu glauben, dass es tatsächlich ziemlich gut aussieht am Ende bei den Specs und dass sie mindestens mit PlayStation 4 und Xbox One mithält, wenn nicht sogar ein bisschen stärker ist. Und davon, das ist auch etwas, dass sich das irgendwie auch passieren muss, meiner Meinung nach. Ich meine, die PlayStation 4 ist auch schon 3 Jahre alt. Das ist also nicht, dass man, wenn sie nicht mit der Pro mithalten kann oder der Scorpio, das ist gar nicht meine Erwartungshaltung, dass sie da rankommen. Aber PlayStation 4 und Xbox One Hardware ist jetzt nicht etwas, was mega teuer ist heutzutage und überhaupt nicht. Sehr schwierig wäre, da jetzt diese Specs zu erreichen. Also es ist schon etwas, was ich, glaube ich, schon im Bereich, mehr als im Bereich des Möglichen sehe. Also wie gesagt, ich halte es vor allem hauptsächlich einfach für nötig. Also ob es möglich ist oder nicht, ich halte es einfach für, anders geht's gar nicht, so ungefähr. Also das muss drin sein, sonst hat Nintendo wirklich, wie gesagt, ein ziemliches Problem einfach. Und für mich natürlich noch interessant, ich meine, es ist immer noch die Frage, ob die Switch region-free sein wird oder nicht. Wir haben noch keine Bestätigung dazu, aber zumindest von den Insidern, die bisher schon richtige Leaks draußen hatten, sieht es zumindest gut aus, dass es wirklich am Ende region-free sein wird. Und das habe ich vornherein schon gesagt, das ist einer der Hauptbedingungen für mich, ob ich die Switch haben will oder nicht, weil ich werde keine region-gelockte Konsole mehr kaufen, weil ich einfach nur so viel Ärger damit habe als jemand, der relativ viel importiert, nicht nur aus Japan, sondern auch aus Amerika, oder sich einfach nicht darauf verlassen möchte, dass im Fall von Nintendo, Nintendo of Europe und Nintendo of America immer gemeinsame Sachen machen, was sie nämlich de facto nicht machen. Will mich einfach nicht mehr auf diese Shenanigans da einlassen, von wegen, ja, brauche ich jetzt eine US-Konsole oder eine EU-Konsole. Also wenn sie nicht region-free ist, dann ist sie auf jeden Fall für mich von vornherein gestorben. Ja, aber wie gesagt, also ich meine, ich glaube, derzeit kann man ziemlich sicher davon ausgehen. Ja. Dass das der Fall sein wird. Und es macht ja auch nur Sinn, also jetzt mal ganz ehrlich, also mittlerweile sind wir doch nur ganz ehrlich, das hat schon seit mindestens 2 Generationen Sinn gemacht. Und die Tatsache, dass Nintendo mit dem 3DS auch noch einen Schritt rückwärts gegangen ist, habe ich gedacht, mein Gott. Ja gut, das stimmt natürlich auch wieder. Man kann Nintendo alles zuordnen, alles zutrauen, aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, sie gehen derzeit, alles was ich bislang von der Switch weiß, habe ich das Gefühl, ja, ich hätte noch lieber eine richtig dedicated Home-Konsole gehabt, aber ich habe das Gefühl, dafür, dass es ein Hybrid ist, bietet es schon so, oder zumindest potenziell, wie gesagt, meine Erwartung daran ist derzeit, von dem, was ich gesehen habe und den Eindruck, den ich habe, bietet es trotzdem dieses Home-Konsolen-Feeling, was ich eigentlich haben wollte. Ja, es ist keine richtige Hardcore-Hardcore-Konsole, aber sie bieten zumindest das Potenzial dafür. Und wenn es, wie gesagt, von den Specs her reicht und gut ist, dann bin ich eigentlich, ehrlich gesagt, hauptsächlich nur zufrieden mit dem Ding. Ich habe das Gefühl, sie gehen eben viele Schritte, die in der Vergangenheit schon nötig gewesen wären, wo wir es gesagt haben, das hätte man schon vor 2, 3 Jahren machen müssen, wahrscheinlich sogar länger. Aber egal, sie gehen es jetzt und basierend eben auf dem bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, was fast alles angeht, was noch offen ist, diese Konsole betreffend. Da wird es bestimmt noch ein paar kleine Stolperfallen geben oder Dinge, die mir nicht so ganz gut gefallen, aber das Grundprinzip, was ich bisher gesehen habe, ist für mich, ehrlich gesagt, hauptsächlich positiv. Ob ich jetzt vorhabe, mir die Konsole zu kaufen, sei mal dahingestellt. Wir können ja auch noch mal kurz dazu sagen, jetzt gleich auch, preismäßig. Sie konkurriert ein Stück weit, vielleicht hoffentlich von den Specs her, mit der PlayStation 4 Pro. Zumindest mit der PS4. Und was wir bisher vom Preis wissen, ist ehrlich gesagt ziemlich günstig, habe ich das Gefühl. Der Tegra sorgt natürlich auch dafür, dass es relativ günstig sein kann. Selbst wenn es 6.2 ist. Einfach weil er in der Produktion natürlich günstiger ist. Wenn er aber, wie gesagt, von der Leistung her einigermaßen ranreicht und derzeit spekulieren wir mit ungefähr, ich glaube, gefühlt war es für 199 Pfund bei einem, was bei Amazon? Irgendwo war es doch schon wieder. Ja, na, ich glaube, Game war es, aber ich bin mir nicht sicher. Er ist auf jeden Fall bei irgendeinem Retailer schon wieder so ein bisschen geleakt, weil die diesmal kurzzeitig gelistet hatten. In den USA gab es ähnliche Listings schon. Derzeit rechnet man mit ungefähr 200 bis 250 Euro bei uns. Das heißt also, das wäre ein absoluter Kampfpreis. Und sie haben schon ganz spezifisch gesagt, sie verkaufen sie nicht mit Verlust. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Konsole haben, die mit den Specs einigermaßen mithalten kann, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen stärker ist als die PlayStation 4, sich für den gleichen Preis so ungefähr verkauft, eben das bietet, was es bietet, eine neue Konsole ist, plus First-Party-Support von Nintendo, der ja durchaus auch wichtig ist, dann würde ich sagen, ist das definitiv auch etwas, was im derzeitigen Markt sehr erfolgreich sein kann. Von daher, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Also dafür sind die Specs nochmal interessant, aber wie gesagt, derzeit gehen wir von 200 bis 250 das, Dollar. Das wäre so lustig, wenn die Switch mit einem Preis rauskommt, die billiger ist, als man eine Wii U momentan kaufen kann. Ja, das ist halt die Sache. Also ich meine, 250 oder 200 Euro wäre extrem günstig. Gerade für eine neue Konsole, die rauskommt. Und sie, wie gesagt, sagen an, wir verkaufen nicht mit Verlust. Das ist schon eine ziemliche Ansage, finde ich. Da bin ich denke, bei 199 gespannt. Pfund könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass es dann am Ende dann immer noch auf 250 Euro und 300 Euro hinausläuft. Pfundpreise, ja, gut, auch das wäre möglich. Gut, der Pfund ist natürlich momentan nach dem Brexit ein bisschen niedrig, aber traditionell bei 199 Pfund hätte ich gesagt, das auf jeden Fall kommt ungefähr auf 250 Euro. Schauen davon wir mal. Davon gehe ich auch aus. Ich meine, wir müssen natürlich auch nochmal schauen, gibt es verschiedene Versionen, gibt es verschiedene zum interne Beispiel, Speicherversionen es gibt, oder so. Es gibt ja schon Gerüchte, dass es 2 SKUs geben wird, dann zum Launch. Also genau. Also das müssen wir natürlich auch nochmal abwarten, wie dann da Preisunterschiede sind. Aber trotzdem, also was wir für Preis bisher wissen, finde ich, bin ich extrem zufrieden. Also ich denke, mehr als 300 Euro darf das Ding auch nicht kosten. Nee. Habe ich das Gefühl. Ja, also ich glaube, theoretisch dürfte es das schon mit der derzeitigen Situation, der Nintendo sich befindet, nicht. Nee, das stimmt. Aber für das, was es bietet, theoretisch noch potenziell, glaube ich, könnte es vielleicht sogar mehr sein, aber ja, ist ja auch alles egal. Also am Ende des Tages, wenn es um die 250 € ist, glaube ich, dann kann man eigentlich ziemlich zufrieden sein damit. Das ist ein ziemlich guter Preis. Aber dann würde ich sagen, gut, dann gehen wir jetzt eben schon zum Launch hin, wenn sie rauskommt. Was bietet sie an Spielen? Ich meine, das ist der wichtigste entscheidende Faktor. Ich meine, zunächst vielleicht mal ganz wichtig, sie halten immer noch am März-Release fest. Also wir haben noch kein genaues Datum, aber gerüchterweise ist es der 17. März. Und das ist deswegen gerüchterweise, weil am 17. März in Japan ein Spiel rauskommt, was überraschenderweise nur für den 3DS angekündigt wurde, was aber eigentlich nicht sein kann, nämlich Monster Hunter Double Cross. Ja. Wo alle sich ein bisschen die Stirn gerunzelt haben, so, Capcom kündigt jetzt, also ungefähr vor ein paar Wochen, Stand heute, ein neues Monster Hunter an und es ist nur für den 3DS, das kann eigentlich nicht sein. Und 17. März klingt nach einem recht verdächtigen Datum, wenn ihr mich fragt. Ein sehr realistisches Datum auch, ja. Allerdings. Ja, vor allem ist also allgemein so wahnsinnig lang können sie nicht mehr warten. Sie sagen im Januar die letzten Details. Ich gehe mal davon aus, dass wir im Januar, dann 12. Januar, fast alles wissen, was es zu wissen gibt. So. Ich glaube nicht, dass sie viel zurückhalten werden. Und dann macht es einfach 2 Monate später mit dem Release auch einfach Sinn, wenn sie eh schon März gesagt haben, auch allgemein. Beziehungsweise haben sie ja noch nicht so ganz spezifisch. Aber also ich habe auch das Gefühl, da gibt es eigentlich genug Dinge, die darauf hindeuten, dass das eben genauso vom Release-Termin her passt. Und wie gesagt, Launch-Line-Up, wir wissen schon, es gibt Splatoon. Beziehungsweise, nee, also es sind alles, Launch-Line-Up ist einfach komplett Gerüchte. Echt? Ich dachte, wir wissen schon, dass es zumindest Splatoon ist. Das sind alles komplett Gerüchte, aber die Gerüchte, es gibt mehrere Quellen, die davon berichten. Viele Quellen, die auch schon viele Sachen zum Switch richtig vorhergesagt haben, beziehungsweise geleakt haben. Dementsprechend gibt es bei manchen Gerüchten, geht man davon aus, dass sie quasi zu 90% wohl stimmen, weil sie vor allem auch Sinn machen und weil sie auch nicht klingen, als wären sie mega weit hergeholt. Also was man vermutet ist, Splatoon ist im Launch-Line-Up, wahrscheinlich sogar als Pack-In, ähnlich wie Nintendo Land damals mit der Wii U. Das heißt, dass vor allem, ich glaube, darum geht es vor allem um die Premium-Variante der Switch, die dann wahrscheinlich 50 € mehr kosten wird, wird Splatoon mit drin sein. Skyrim gilt als ein Launch-Titel, also das HD-Remaster. Das haben sie ja schon gezeigt im Trailer. Genau, es gibt ein Gerücht, dass das neue 3D-Mario ein Launch-Titel sein wird, das sie ja kurz schon also angeteased haben. Das erste richtige 3D-Mario seit Galaxy 2. Lange. Wow. Ja. Zelda wohl nicht. Also laut neuesten Gerüchten sollte Zelda ein Launch-Titel sein, ist aber intern bereits verschoben worden auf Sommer. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda ein Launch-Titel wird, ist mittlerweile relativ gering, würde ich behaupten. Und ein anderes Gerücht ist, dass der Mario Kart-Port von der Wii U auch im Launch-Line-Up drin soll. Das sind die 4 Spiele, wo man das Gefühl, okay, das wird wahrscheinlich, das sind die am häufigsten genannten Gerüchte, was den Launch-Titel angeht. Andere Titel, die bereits genannt wurden, die zumindest im Launch-Window, also sage ich mal, in den ersten 6 Monaten, beziehungsweise in den ersten 9 Monaten wahrscheinlich passieren werden, ist Pokémon Stars. Ist gestern erst, glaube ich, oder vorgestern von Eurogamer geleakt worden, dass Game Freak neben Sun and Moon bereits an Pokémon Stars arbeitet, was letztendlich eben diese dritte Version ist von jeder Generation. Pokémon-Fans werden das wissen. Das war also Gelb zum Beispiel in der Rot- und Blau-Edition oder oh Gott, ich als Nicht-Pokémon-Fan. Ich kann dir da komplett nicht helfen, ne? Ich glaube Ruby und Sapphire hatte dann Diamond obendrauf. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Es gibt immer diese dritte Version, die quasi nochmal beide irgendwie so ein bisschen zusammenführt und die soll eben für die Switch erscheinen. Natürlich mit höhere Auflösung und auch mit höher aufgelösten Texturen als ich weiß. Also es wäre das erste Pokémon-Spiel, also ein normales Pokémon-Spiel, also nicht Pokémon Stadium oder sonstiges Spin-off, das eben auf einer Home-Konsole in Anführungszeichen eben erscheinen würde. Das soll ungefähr im Herbst 2017 der Fall sein. Es gibt Gerüchte, dass Xenoblade Chronicles X für die Switch geportet wird von der Wii U. Irgendeinen anderen Port hatte ich auch noch im Kopf. Ah ja, genau, Monster Hunter Double Cross wird sehr stark vermutet, dass das auf jeden Fall auch für die Switch kommt, wahrscheinlich auch im Launch-Lineup ist, eben wegen dem Release-Datum, den ich vorhin schon genannt habe. Und Smash Bros. Port ist auch in den Gerüchten mit drin. Also auf jeden Fall sehr viele Ports, was viele schon irgendwie dazu geführt hat, zu sagen, wenn wir am Anfang nur viele Ports haben. Wo ich aber das wiederum das Gefühl habe, wir alle wissen, die Wii U hat sich mega scheiß verkauft, obwohl sie ein relativ gutes Line-Up hatte. Und ich glaube, Nintendo wäre gut damit beraten, eben das, was sie eben schon haben, dann auch zu nutzen, um eben vielleicht dann auch den Leuten dann die Switch nochmal schmackhaft zu machen, die eben das Gefühl haben, okay, sie hätten schon gerne diese Wii U-Spiele gespielt, aber die Wii U war einfach als Konsole generell einfach nicht attraktiv genug. Und warum sollte man dann die vorhandenen Spiele oder das vorhandene Material, das man hat, nicht nutzen, um eben zu versuchen, noch ein besseres Paket zu schnüren? Also ich habe das Gefühl, es macht Sinn, wenn du eine so fehlgeschlagene Konsole hast wie die Wii U, dann trotzdem noch zu versuchen, die Spiele einigermaßen zu salvagen. Also das Gefühl habe ich eben auch. Also ich habe das Gefühl, gerade Ports, ob man das will oder nicht und ob man das cool findet oder nicht, kann schon verstehen, dass Leute sagen, ich hätte gerne lieber neue Spiele. Absolut nachvollziehbar. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, Ports machen nicht nur Sinn, sondern sind auch, glaube ich, nötig. Also da sind ja auch viele Spiele dabei eben, die kaum irgendwie gespielt wurden auf der Wii U und die entsprechend einfach Sinn machen, dass man sie nochmal pusht auf eine neue Konsole, wo sie dann hoffentlich gespielt werden. Das heißt also, die ganzen Titel, die so ein bisschen brach liegen, ich nehme auch mal an, das Porten wird dann entsprechend einigermaßen einfach sein. Und ich glaube, damit salvaged man eben einfach nochmal so ein bisschen das Desaster, das die Wii U war. Von daher, ich rechne viel damit. Und ganz ehrlich, ich halte das auch für relativ schlau, wenn sie ein paar richtig große Titel haben. Und ich meine ganz ehrlich, wenn 3D-Mario kommt und ein Zelda, also und Splatoon sowieso, dann hast du ja schon einfach mal First-Party-Support ohne Ende. Wenn dann einfach noch ein paar Third-Party-Titel kommen, die gut sind, und du kriegst einfach einen Batzen Spiele schon im ersten halben, dreiviertel Jahr, die einfach nur Ports sind, aber die, wie gesagt, einfach ne, trotzdem jetzt sonst nicht vorhanden wären, dann hast du einfach ein sehr solides Line-Up. Also, wenn ich jetzt sagen würde, okay, der Launch und die ersten 6 Monate bestehen nur aus Ports, würde ich auch sagen, da wäre ich ein bisschen enttäuscht. Aber ich meine, es kommt immer noch Zelda. Von daher habe ich schon das Gefühl, da braucht man sich eigentlich nicht drüber beschweren. Ja, ich kann das schon verstehen, aber die Option, glaube ich, meiner Meinung nach wäre eher gewesen, wir haben ein relativ, wie das klassisch eigentlich ist, kleines Line-Up mit ein paar großen Titeln und sonst nicht so wahnsinnig viel nebenher zu tun, dann finde ich es eigentlich schon geiler. Ja, wir haben das und wir hauen einfach nochmal alles Mögliche an Ports rüber, das eben auf der Wii U war, halte ich für absolut schlau. Und auch für als Spieler, muss ich sagen, würde mir das, glaube ich, besser gefallen als die andere Variante mit, wir kriegen eben keine Ports und dieselben Spiele, die wir jetzt sonst auch, also weißt du, das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, wegen den Ports gehen irgendwie Spiele verloren, die sonst gekommen wären. Das glaube ich nicht. Klar, für Leute, die natürlich die Wii U besessen haben, für die paar, ist natürlich schon vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber jemals, zum Beispiel für mich, ich habe jetzt schon das Gefühl, Platinum, bitte portet Bayonetta 2. Ja, zum Beispiel. Also ich meine, da gibt es ja so einige Titel definitiv, auf die man eben gerade auch aus solchen Gründen Bock hätte. Genau. Ich glaube auch allgemein, also ich meine, sie pushen ja auch und das merkt man eben auch, wenn wir jetzt nochmal über den West-Support reden wollen. Ich meine, Nintendo ist ja eben klassisch gerade so eine oder der große Hersteller, der eben mit West-Support sich am schwierigsten tut. Und lag natürlich auch einfach ein bisschen an der Hardware, aber auch allgemein ist Nintendo halt eben ein sehr japanzentrisches Unternehmen. Und also ganz ehrlich, der West-Support sieht derzeit schon, glaube ich, einigermaßen gut aus. Es gibt schon viele große westliche Entwickler, die eben auch allgemein wirklich gepusht wurden. Ich meine, Ubisoft, glaube ich, auch so ein bisschen als Bestätigung und auch vielleicht als kleines Dankeschön dafür, dass sie eben die Wii U auch schon noch einigermaßen unterstützt haben, ist da ziemlich prominent. Haben auch schon viel zu den Dev-Kits zum Beispiel gesagt, aber auch EA, Activision, Bethesda, wie gesagt, wir haben es schon aufgezählt vorhin, die sind alle mit dabei und auch, dass sowas wie zum Beispiel in Skyrim schon einfach im Launch-Trailer gezeigt wird, sagt, glaube ich, einiges darüber aus, dass sie eben einfach das auch ja, also ich meine, pushen wollen sie das eh logischerweise, aber ich glaube, dass sie halt eben auch diesen Fokus legen und einfach auch die Entwickler so ein bisschen, sie haben glaube ich auch eine andere Einstellung zu den westlichen Entwicklern. Ich glaube, das waren viele Probleme, die es früher gab, waren auch Nintendo hausgemacht und ich glaube schon, dass man derzeit irgendwie schon das Gefühl haben kann, okay, sie haben auch ein bisschen daraus gelernt und auch das ist einer dieser Veränderungspunkte, dass sie eben auch ein bisschen mehr auf westliche Entwickler nochmal zugehen und eben einfach auch das auch nochmal pushen, was sie glaube ich mit der Wii U auch ein Stück weit wollten, aber nicht konnten, geht glaube ich mit dem Switch jetzt ganz gut. Und da ist eben Skyrim, glaube ich, eben auch der erste entscheidende Angriffsfaktor, dass man eben sagt, sowas ist im Launchliner mit drin. Genau. Aber ich glaube generell, viele, also EA oder Activision, glaube ich, werden auch am Anfang trotzdem erstmal ein bisschen vorsichtig sein. Sie werden erstmal abwarten, wie es läuft. Dafür haben sie sich, glaube ich, an Nintendo-Konsolen schon zu oft die Finger verbrannt. Aber wenn das Ganze erstmal laufen sollte, bin ich mir relativ sicher, dass auch die beiden dann auf jeden Fall ihr Gewicht dann auch reinlegen würden. Also es kommt dann eben drauf ab, weil es gibt ja immer noch das Problem, wo viele sich immer noch nicht einig sind, ob das wirklich so der Fall ist oder nicht, nämlich das Argument, selbst wenn du viele Third Parties auf der Nintendo-Konsole hättest, sie verkaufen sich dort nicht. Das ist natürlich auch wieder so ein Henne- und Ei-Problem, ob du das Gefühl hast, naja, sie verkaufen sich deswegen dran und nicht, weil Leute, die diese Third-Party-Titel wollen, schon von vornherein keine Nintendo-Konsole kaufen, in dem Wissen, dass da keine Third-Party-Spiele drauf sein werden. Oder ob es wirklich einfach der Fall ist, jeder, der sich eine Switch kauft, das Gefühl, ich spiele meine Third-Party-Titel einfach woanders oder habe einfach nicht das Bedürfnis, oder sind einfach nicht gut genug oder ich kaufe einfach wirklich einfach nur Nintendo-Konsole für Nintendo-Titel. Also ist ein bisschen schwierig zu sagen, was da jetzt wirklich die Krux dabei ist, aber ich glaube, die westlichen Entwickler werden auch da noch ein bisschen vorsichtig sein zu schauen, okay, welche Audience haben wir denn letztendlich dann auf der Switch wirklich drauf? Wenn es wirklich diese klassische Hardcore-Nintendo-Audience ist, die meiner Meinung nach, glaube ich auch, selbst wenn es Third-Party-Titel gäbe, nicht unbedingt auf jedes dann drauf springen würde, habe schon das Gefühl, dass das theoretisch ein Problem sein könnte, wenn sie natürlich mit der Switch mehr auch die allgemeine Masse erreichen, von den Leuten, die auch sagen, okay, ich hätte gerne einfach nur eine Konsole, die alles kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch im Westen, was Entwickler-Support angeht, relativ gut abheben kann. Und ja, das glaube ich. Also die werden, ich glaube schon, dass sie vorsichtig sind. Ich kann mir aber auch schon vorstellen, dass sie derzeit auf jeden Fall grundlegend offener eingestellt sind. Definitiv. Ich meine, das müssen sie auch. Sie können nicht abwarten und sagen, wir bringen keine Spiele raus, aber wenn sich keine westlichen Titel verkaufen, dann wird sich das auch nicht ändern. Also sie müssen schon selbst ein bisschen was reinstecken, um zumindest testen zu können. Und ich hoffe, sind sie auch ein bisschen intelligenter mit dem, was sie testen. Zum Beispiel in Skyrim kannst du gut reinschmeißen, aber zum Beispiel, wenn EA wieder kommt mit, wir hauen einfach in Mass Effect 3 rein und niemand hat irgendwie Mass Effect 1 oder 2 gespielt, wenn du nicht gerade eine andere Konsole oder einen PC besessen hast, dann ist das wieder so ein halbherziger Versuch, irgendwie da was zu generieren. Und ich würde halt behaupten, Mass Effect 3 war von vornherein zum Scheitern verurteilt auf der Wii U, egal wie die Wii U jetzt letztlich gelaufen ist. Dritten Teil von einer relativ storyintensiven Trilogie als erstes auf eine Konsole zu bringen, ist auf jeden Fall nicht die beste Idee. Und ich meine, das Problem natürlich mit Mass Effect 3 ist ja einfach auch nochmal, Mass Effect 3 ist jetzt mittlerweile, also natürlich damals auf Wii U nochmal ein bisschen was anderes, aber jetzt spätestens einfach auch viel zu alt. Ja. Also selbst ein Remake von einem Remake und nochmal HD und so ein Kram, es ist alles relativ egal. Also die Leute, die das Spiel spielen wollten, die haben es schon gespielt. Und natürlich kommt noch dann dazu, wenn ich ein reiner Nintendo-Fan bin, der das noch nicht gespielt hatte bisher, dann genau, fehlen die ersten beiden Titel. Aber auch gerade spätestens jetzt ist es einfach so. Selbst Skyrim HD, finde ich glaube, da macht Sinn. Das ist halt gerade ein HD-Remaster rausgekommen. Von daher, ja, das macht Sinn. Ein Mass Effect 3 würde zu diesem Zeitpunkt einfach gar keinen Sinn machen. Ja. Ich hoffe auch, dass sie da tatsächlich ein bisschen schlau mit umgehen, aber ich glaube auch, dass es, wie gesagt, so ein Spec-Ding alleine ist, wenn sie sagen, okay, Porten ist relativ einfach, die Dev-Kits bieten ungefähr dasselbe wie die PS4, es kann also nicht schaden. Wir stecken nicht wahnsinnig viel Geld rein und wenn wir zumindest halbwegs an den potenziellen Markt für die Switch glauben, haben wir ein einigermaßen gutes Potenzial für Geld, das wir damit verdienen können, ist es, glaube ich, relativ safe, dass sie das entsprechend auch machen werden. Ja. Muss man jetzt mal alles abwarten, aber ja. Möglichkeiten sind da und ich habe, also auf jeden Fall in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, irgendwie seit der Wii eigentlich, war der potenzielle Support von Third Parties aus dem Westen selten so gut. Das stimmt. Für eine Nintendo-Konsole. Ja. Und von daher, das macht ja definitiv Mut. Ich glaube auch, dass da durchaus Chancen bestehen. Ich denke, was die japanische Third-Parties-Konsole angeht, sieht das sehr gut aus. Wenn man jetzt auch bis auf das Thema rübergeht, wenn jetzt wirklich die Switch quasi die Libraries von sowohl der Wii U als auch dem 3DS schlucken sollte, kann sich Nintendo Support relativ sicher sein, weil der 3DS ja auch, was Third-Party-Support von japanischen Entwicklern angeht, relativ gut dastand, was relativ sehr gut sogar dastand. Ich würde sagen, extrem gut dastand. Ich habe ja schon Capcom genannt mit Monster Hunter. Es gibt viele große Franchises auf dem 3DS, die theoretisch jetzt auch den Sprung eben auf die Home-Konsolen-Version eben schaffen könnten. Da wäre jetzt Monster Hunter, da wäre zum Beispiel ein Yo-Kai Watch von Level 5. Square Enix hat auch schon angekündigt, dass Dragon Quest 11 wahrscheinlich mit das größte Ding, was du auf einer Konsole bringen kannst in Japan, für die Switch kommen wird. Dragon Quest 10 ist in Planung. Sie überlegen sich auf Final Fantasy 14. Man ist sich nicht ganz sicher, wie es mit dem restlichen Square Enix-Dings momentan ausschaut, sowas wie Kingdom Hearts. Da könnte Disney vielleicht ein Problem sein. Final Fantasy weiß man auch nicht. Aber Square Enix scheint auf jeden Fall auch sehr stark daran interessiert zu sein, die Switch zu unterstützen. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen anderen, die sowieso auf dem 3DS auch sehr stark sind. Atlas ist auf jeden Fall mit an Bord, auf dem 3DS auch relativ stark vertreten. Gut, Konami kann man, ist glaube ich auch auf der Liste, aber Konami, glaube ich, kann man momentan da kann man momentan nicht so viel davon haben. Aber es sind auch andere Third Parties aufgelistet, die eigentlich normalerweise jetzt nicht, zumindest nicht prominent auf den Nintendo-Konsolen vertreten sind. Da wäre zum einen From Software, das man vielleicht nennen sollte. Für uns beide finde ich auch extrem interessant. Ob das jetzt bedeuten wird, dass da jetzt irgendwie was mit Souls sein wird, keine Ahnung, muss man abwarten. Aber auf jeden Fall, From scheint auf jeden Fall mit an Bord zu sein. Bandai Namco sowieso. Bandai Namco hat ja auch relativ viele ihre Anime-Spiele, die sie sowohl auf PlayStation als auch auf Nintendo-Konsolen verteilt eben herausbringen. Spike Chunsoft ist mit an Bord, Platinum Games sowieso, Platinum Games, glaube ich, erwartet man mittlerweile fast schon auf diesen Listen mit drauf. Sega, die momentan auch eigentlich eher auf PlayStation-Konsolen sind, aber durchaus auch bestimmte Ableger auf Nintendo-Konsolen haben, zu nennen sei da zum Beispiel Hatsune Miku, hat immer wieder ein paar Ableger von Sega. Gibt es so Gerüchte über einen neuen Sonic? Gut. Der vielleicht für den Switch kommt? Ja, aber das Ding ist ja diese ganzen, ich denke, ich gehe davon aus, dass diese ganzen Kooperationen, die es zwischen Nintendo und Sega eh schon gibt, diese ganzen Olympischen Spiele, Mario und Sonic und so weiter, da gehe ich einfach davon aus, dass die sowieso auf den Nintendo-Konsolen sein werden. Das ist also nicht überraschend ja, groß. Gut, ja. Und Nippon Ichi zum Beispiel auch. Nippon Ichi, also die Macher von Disgaea zum Beispiel, sind traditionell quasi nur auf den PlayStation oder so und sind jetzt auch drauf. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Theme, worauf ich auch noch ein bisschen hinaus will, wenn ich ein bisschen ausführe. Ich habe halt das Gefühl, wenn der Switch wirklich erstmal zumindest am Anfang quasi der Nachfolger des 3DS sein soll und quasi dann in Japan und auch im Westen der einzige dezidierte Handheld, der noch auf dem Markt ist, weil ich davon ausgehe, dass Sony sich mit der Vita auf jeden Fall aus dem Handheld-Geschäft verabschiedet, muss man sich ja mal anschauen, was hinterlässt denn eigentlich die Vita an Spiele-Library? Und da rechne ich nicht nur die Vita dazu, sondern auch die PSP, weil natürlich viele Libraries damals von der PSP auf die Vita rübergewandert sind. Und da ist doch einiges an Kram dabei. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie der japanische Videospielmarkt aussieht, nämlich dass, obwohl die PS3 zu langsam wegfällt, eigentlich viele Spiele immer noch Cross-Plattform PS4 Vita entwickelt werden und die Vita-Version sich meistens entweder zu 50-50 Verhältnis verkauft oder sogar ein bisschen besser, muss man sich schon fragen, was die Entwickler, die eben momentan sehr stark in die PlayStation-Ökosystem investieren, ob sie das Gefühl haben, dass die PlayStation 4 das alleine tragen kann, vor allem ihrem Kernmarkt Japan. Und ich würde sagen, nein. Im Westen hast du zwar Steam, also mehr japanische Entwickler entdecken jetzt auch die Steam-Plattform für sich, aber ich glaube, in Japan alleine ist Steam sowieso völlig irrelevant. Und die PlayStation 4 alleine aufgrund der Home-Konsolen-Situation, glaube ich, nicht haltbar für viele. Und ich zähle da zum Beispiel Nippon Ichi dazu, die relativ viel für die Vita entwickeln, Marvelous, die sehr viel für die Vita entwickeln, Spike Chunsoft und auch zum Beispiel Falcom. Aber Falcom, komischerweise, ist nicht auf der Liste mit drauf. Und das ist. Oh, echt? Falcom war nicht drauf. Und das ist ein bisschen komisch, weil ich das Gefühl habe, Falcom wird immer größer, hat relativ viel Erfolg auf der Vita vor allem auch und ist nämlich deswegen momentan auch nur auf den PlayStation 4 Zug aufgesprungen, weil das natürlich Sinn macht, gleichzeitig für Vita und für PS4 zu entwickeln. Aber eigentlich ist Falcom eigentlich erst gewachsen in den letzten Jahren, als sie vom PC auf die PSP gewechselt sind und dann von der PSP auf die Vita rüber migriert sind. Und wenn die Vita wegfällt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Falcom auf der PS4 bleibt. Aber auf jeden Fall, um zu diesem Umkehrschluss zu machen, ich habe das Gefühl, die Switch, wenn sie die ganze Vita-Library aufsaugen kann, und ich habe das Gefühl, das wird sie, weil die PlayStation 4 alleine wird das nicht auffangen können, bin ich mehr als optimistisch, was Third-Party-Support aus Japan angeht. Ja, allerdings. Also ja, zusammenfassend kann man das definitiv so sagen. Und ich glaube gerade eben, wenn sie dann eben auch so ein bisschen die perfekte Kombination eben haben aus Third-Party-Support aus Japan, sieht extrem gut aus. Third-Party-Support aus dem Westen sieht zumindest sehr wahrscheinlich aus, dann gibt es da ja einfach schon, ne, also ich habe das Gefühl, das Potenzial stand selten besser genau. In den letzten Jahren für Nintendo. Und vor allem, wir haben ja noch den größten Batzen ja noch gar nicht genannt, nämlich, wie sieht es eigentlich aus mit Nintendo selbst? Ja klar, First Party. Also ich meine, und das ist ja das Ding, es kommt ein Zelda so und allein das ist, glaube ich, schon... Ja, es geht nicht nur um Zelda, sondern generell dieses Poolen von Ressourcen. Ich glaube, etwas, was viele Nintendo-Fans seit Jahren eigentlich stört, ist diese interne Konkurrenz zwischen Nintendos eigenem Handheld und Nintendos eigene Homekonsole. In einer Situation, in der die Wii U und der 3DS sich momentan befinden, der 3DS hat natürlich relativ viel Third-Party-Support, aber lebt natürlich auch trotzdem immer noch von den großen First-Party-Serien, die Nintendo auf dem Handheld hat. Aber die Wii U und auch zum Teil die Wii damals waren quasi komplett subventioniert von Nintendo selbst. Also die Wii U Library ohne Nintendo First Party Support wäre wirklich komplett tot. Und ich meine, selbst Nintendo hat sich genau und das Problem ist halt einfach, Nintendo hat halt, also die Ressourcen von Nintendo sind halt auch endlich. Also sie können nicht gleichzeitig relativ super viele Spiele, also alleine zwei Konsolen versorgen. Nicht, das können sie einfach nicht. Und jetzt, wenn du dem die Möglichkeit hast, beide zu poolen, die Möglichkeit davon sind der Wahnsinn. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, es kommt dann wahrscheinlich ein Zelda. Was heißt, es kommt ein Zelda, es kommt ein Mario, es kommt Super Smash Bros., es kommt Mario Kart, es kommt Splatoon. Ich hänge jetzt mal ein Fragezeichen Metroid, weil Metroid-Serie momentan so ein bisschen so in den Stern hängt, aber dann kommt vielleicht noch die großen Serien von ihren Handys dazu. Animal Crossing. Mega riesiges Potenzial. Animal Crossing fliegt wahrscheinlich bei vielen so ein bisschen unterm Radar, aber Animal Crossing ist riesig. Ist eine der größten Serien, die Nintendo hat. Pokémon. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht mehr sagen. Pokémon auf einer Nintendo-Konsole, wo auch noch Zelda und alles andere drauf ist. Bombe. Fire Emblem haben sie auch noch. Also Nintendo hat, wenn sie diese zwei Sachen poolen, ist es fast gruselig, wie viel Potenzial da drin ist. Und ich meine, man muss ja auch noch dazu sagen, das ist ja auch das Ding, also Der Switch bedeutet auch einen riesigen Sprung vom 3DS, was Handheld. Ja, sowieso, sie springen über die Vita auch hinweg nochmal. Und der 3DS hat zwar schon gefühlt eine Generation hinter der Vita, was Technik angeht. Und das ist halt auch das große Ding. Also man muss natürlich auch noch sagen, wir reden die ganze Zeit eher über Home-Konsole und auch Nintendo. Da haben wir jetzt vorhin schon mal so ein bisschen vor dem Podcast drüber geredet. Im Podcast haben wir es noch gar nicht angesprochen, machen wir es vielleicht auch gleich nochmal so ein bisschen. Man hat schon das Gefühl, auch Nintendo, es ist eine Art Sicherheits... Also beziehungsweise, ja, Nintendo will einfach auf Nummer sicher gehen und pusht deswegen derzeit so ein bisschen die Home-Konsole. Zum einen, sie müssen die Wii U reparieren und nicht unbedingt den 3DS. Der 3DS funktioniert einigermaßen. Sie müssen aber die Wii U auf jeden Fall reparieren. Das heißt, da zu sagen, das ist hauptsächlich eine Home-Konsole oder das ist einfach unser Fokus dabei, macht total Sinn. Und gleichzeitig macht es eben auch Sinn, also der Home-Konsolen-Markt ist für sie sonst tot, wenn das Ding nicht funktioniert. Der andere Markt läuft noch. Sie wollen sich natürlich auch nicht unbedingt Kunden abgraben vom 3DS zwangsläufig. Das heißt, darauf zu fokussieren macht schon durchaus Sinn. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, und das ist ja das Interessante daran, das ganze Ding ist immer noch ein Handheld. Und das, was es als Handheld bietet, ist eine extrem geringe Akkulaufzeit. Aber das, was man dafür kriegt, ist natürlich auch super beeindruckend, muss man sagen. Ja. Also das, was das Ding dann technisch letztendlich bieten wird, ist extrem spektakulär dafür, dass es ein Handheld ist. Gerade allein schon, was den Bildschirm angeht. Also ich meine, du hast selten so einen riesigen Bildschirm gehabt. Das Ding ist halt eben so groß wie ein Tablet. Also 6,2 Zoll haben wir vorhin, glaube ich, gesagt. Das ist im Vergleich zum Beispiel auch zu einer Vita und gerade zum 3DS riesig. Ich meine auch von der Auflösung, 27p, ich glaube, wie gesagt, der 3DS hat eine Auflösung von 240p, ist natürlich doppelt, wenn du 3D-Modus anhast, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den 3D-Modus nie an. Die Vita 540p ist schon das Maximale, was momentan auf dem dezidierten Headset-Markt zu sehen ist und 27p und auch nicht zu vergessen, das wird manchmal ein bisschen vergessen, das Ding hat auch im Tablet-Modus zwei Schultertasten auf jeder Seite. Was sehr wichtig ist. Und das ist etwas, was das einzige Manko auf der Vita ist, wenn du das Gefühl hast, für Remote Play R2 und L2. Wenn die noch dabei wären, wäre es perfekt, aber ist nicht. Und das, was man auf den Bildern schon gesehen hat, du hast auf jeden Fall im Tablet-Modus beide Trigger auf jeden Fall auf beiden Seiten. Das ist super wichtig, wenn du das Gefühl haben willst, okay, die Spiele müssen mobil und zu Hause genau gleich gut spielbar sein. Das ist super wichtig. Und was du vorhin gesagt hast mit dem Fokus auf Home, und ich glaube auch, dass Nintendo in der Hinsicht noch ein bisschen vorsichtig ist, genau zu sagen, dass die Switch der Nachfolger des 3DS ist. Ganz einfach deswegen, weil sie wissen, wenn die Switch als Hybrid ein Misserfolg werden sollte, verlieren sie damit ihre sichere Quelle aus dem Handheld-Markt. Und ich glaube, Nintendo möchte sich die Option offen lassen, einen richtigen 3DS-Nachfolger auf den Markt zu bringen, falls die Switch nicht so erfolgreich sein sollte, wie sie denken. Weil in dem Moment, in dem du all-in auf eine Konsole gehst und dann das Gefühl und dieses Konzept dann nicht funktioniert, du möchtest nicht diese 20 Millionen verlieren, die momentan eine 3DS gekauft haben. Also in Japan zumindest. Ich glaube, weltweit weiß ich, wie viele Millionen es mittlerweile sind. 60, 70. Also den Markt möchtest du dir nicht potenziell auf jeden Fall abgraben, indem du sagst, okay, wir riskieren dieses jetzt und versuchen die ganze Population davon eben auf diese Hybridkonsole zu setzen. Wenn das nämlich nicht funktioniert, haben sie ein Problem, wenn sie schon all in reingehen. Aber so habe ich das Gefühl, sie halten sich offen. Wenn es funktioniert, umso besser. Wenn nicht, können sie immer noch ein 4DS oder was auch ich sie dann rausbringen wollen, immer noch rausbringen. Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch eben der schlaue Move. Also ich habe das Gefühl, oft genug habe ich den Kopf drüber geschüttelt, wie Nintendo mit Franchises, Konsolen, mit allem umgeht, wie sie den Markt behandeln, was sie tun. Und jetzt hat man mittlerweile das Gefühl gerade, der Switch geht eben in eine Richtung, die relativ viel Bewusstsein und vor allem auch klugen Umgang mit dem derzeitigen Markt zeigt. Und viele Entscheidungen, wie gesagt, in der Hinsicht gefallen mir. Und vielleicht noch eine Sache, erwähnenswert wäre es, gerüchterweise wird die Switch auch in der Lage sein, bestimmte Mobile-Games abzuspielen, also auch die von Nintendo selbst. Mhm. Was auch Sinn machen würde, weil Nintendo ja damit auch nochmal auch seine Stellung im Mobile-Markt generell dann auf jeden Fall stärken könnte, also ein Pokémon Go oder Mario Run. Absolut, also ich meine, wobei man natürlich sagen muss, und das ist das Interessante daran, über das OS haben wir jetzt noch gar nicht geredet, das OS ist nicht Android. Ist nicht Android, was ich richtig. Nee. Und das heißt also natürlich auch für den Mobile-Markt, also Nintendo kann ihre eigenen internen Sachen porten, für andere Spiele wird es schwierig werden. Gerade beim Tablet haben, glaube ich, viele auch so ein bisschen vielleicht damit gerechnet, dass es passieren könnte. Wahrscheinlich war es, glaube ich, von Anfang an nicht, aber ich glaube schon, dass es einige Leute gab, die damit gerechnet haben, dass es passieren könnte. Passiert, wie gesagt, nicht. Es ist ein komplett eigenes System, gerüchteweise Linux-basierend. Naja, müssen wir mal schauen. Wäre an sich ein schlauer Move für Nintendo, ungewöhnlich, aber wäre ein schlauer Move. Aber auf jeden Fall ist es, wie gesagt, ein komplett eigenes, dezidiertes OS, das eben Nintendo selbst entwickelt hat und es basiert nicht auf Android. Und ich glaube, das macht auch nochmal einen großen Unterschied. Ich glaube, viele hatten eben auch gedacht, dass es eben dieser Komplett-Hybrid wird, der eben auch so ein bisschen Mobile mit reinnimmt. Das wird so, wie es aussieht, derzeit definitiv nicht der Fall. Ich glaube, das braucht Nintendo auch nicht. Ich meine, das Ding ist ja, sie sind ja deswegen auf dem Mobile-Markt, weil sie wissen, sie müssen da auch eine Präsenz haben, aber ich glaube, wenn es nach ihnen ginge, wäre es ihnen ganz recht, wenn Nintendo-Fans diese Spiele dann trotzdem auf einer Nintendo-Hardware spielen würden und nicht auf einem iPhone. Also oder ich glaube vor allem auch für den Mobile-Markt, um den muss man sich in der Hinsicht auch nicht groß kümmern, weil eben Peripherie und Hardware ja schon überall vorhanden ist. Also den kann man auch nebenher parallel unterstützen, ohne dass es irgendwie Probleme quasi mit dem Home-Konsolen-Markt gibt. Aber ja, einfach nur um es mal der Vollständigkeit zu erwähnen, wir haben es vorhin so ein bisschen vergessen, glaube ich, bei den Specs, dass eben genau das der Fall ist. Ja, dann würde ich sagen, so ein bisschen Fazit, das haben wir jetzt ja schon fast die ganze Folge über durchgemacht, aber um es jetzt eben quasi nochmal kurz so ganz leicht zusammenzufassen, was wir von der Konsole halten, ich steige auch gleich mal ein, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden mit der Konsole, so wie sie derzeit aussieht, ich will die Specs abwarten, weil einfach so ein bisschen Skepsis definitiv noch da ist, das ist noch so ein bisschen was, wo es für mich einfach definitiv auch noch fallen kann. Insgesamt auch von dem, was ich wie gesagt gesehen habe, Controller, Design, in welche Richtung sie das catern, für welche Zielgruppe sie das irgendwie aufgebaut haben, was sie damit vorhaben, wie es eben auch für Support von Third Parties ausgeht, egal ob Westen oder Japan. In jeder Hinsicht bin ich ehrlich gesagt positiv zufrieden mit der Konsole. Ich bin nicht wahnsinnig überrascht, weil das meiste, was wir davon eben bisher so spekuliert haben, hat sie als wahr herausgestellt und hat ja auch von Anfang an Sinn gemacht. Wir haben es vorher auch schon gesagt, das sind die Dinge, die definitiv Sinn machen und so ist es nun mal jetzt auch geworden. Von daher bin ich nicht wahnsinnig irgendwie positiv überrascht und überrumpelt und sage, wow, das ist jetzt ja völlig spektakulär. Ich habe vieles davon erwartet, aber ich bin trotzdem, muss ich sagen, ziemlich zufrieden eigentlich mit der Konsole. Ich habe durchaus Interesse als Spieler tatsächlich auch an dem Ding und kann mir schon vorstellen, dass ich mir das Ding vielleicht irgendwann mal holen würde. Und bin jetzt einfach, wie gesagt, einfach gespannt drauf, was dann im Januar dann rauskommt, was wirklich eben handfeste Fakten angeht, was eben Specs angeht, was vielleicht auch Launch-Lineup angeht, was Spiele angeht und. Da sind ja, wie gesagt, noch viele Sachen sehr gerüchtebasierend. Aber basierend auf den Gerüchten, die auch sehr wahrscheinlich scheinen, läuft das Ding ziemlich gut. Und ich habe auch das Gefühl, und das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt, ja, wie erfolgreich kann das Teil sein? Ich habe schon das Gefühl, zum einen, viele Nintendo-Fans, glaube ich, sitzen in so einer Wartungshaltung seit der Wii U. Ich glaube schon, dass es da einige gibt, die das Ganze aufgegeben haben und seitdem eben gesagt haben, so, ich bin raus. Aber ich glaube, es gibt noch genug Leute, die auch treu sind. Und ich glaube, für die wird es ein absolutes Fest werden und für einen rein neutralen Spieler, bei dem Preispunkt und dem, was es eben potenziell dafür bietet, habe ich das Gefühl, könnte das Ding tatsächlich doch sehr erfolgreich werden. Bester First-Party-Support, den es derzeit dann wahrscheinlich gibt letztendlich, würde ich behaupten. Es gibt natürlich auch genug Leute, die sich wahrscheinlich für Zelda und Mario nicht interessieren, aber neutral betrachtet, First-Party-Support ist absolut fantastisch da. Wenn der Third-Party-Support stimmt, dann ist es einfach ein ziemlich fantastisches Gerät und ein Handheld ist immer noch ein nettes Gimmick. Ich als jemand, der sich nicht für Handhelds groß interessiert und auch nicht groß spielt, würde trotzdem sagen, wenn ich eine Home-Konsole kriege, die dasselbe bietet wie die anderen, aber ein Handheld zusätzlich noch ist, den ich zwischendurch nutzen kann, ist es immerhin eine geile Möglichkeit. Also auch selbst wenn du es als Gimmick ansehen würdest, wäre es immer noch so ein Ding, dass ich sagen würde, es ist halt trotzdem einfach ein Gimmick, das oben drauf ist und was halt nicht jeder bietet. Von daher insgesamt, muss ich sagen, bin ich durchaus nicht positiv überrascht, weil ich es, wie gesagt, erwartet habe, aber positiv angetan von dem Ding bisher. Für mich stimmt da vieles und die Fragen, die noch offen sind, wenn die noch richtig beantwortet werden, dann muss ich sagen, ist es insgesamt komplett für mich rein neutral absolut positiv gelaufen, das ganze Switch-Ding. Müssen wir natürlich dann abwarten, wie sich es verkauft, wie das dann letztendlich wirklich mit dem Support aussieht, der dann auch über längere Zeit hinweg da ist und nicht nur fürs erste halbe Jahr oder Jahr. Aber wie gesagt, an sich bin ich ehrlich gesagt ziemlich zufrieden mit dem Teil. Ja, ich eigentlich auch. Also, weil du schon das erwähnt hast mit dem Hauptgimmick diesmal, weil was ich eigentlich so schön finde am Switch diesmal ist, dass das Gimmick an sich gar nicht mal so gimmicky ist. Also du hast zwar wieder ein Tablet, aber es ist nicht das Tablet quasi als zweiter Screen und als Controller, sondern ist einfach entweder auf dem Tablet oder auf dem Fernseher, aber nicht dieses dieser Dual Screen Schnickschnack, weiß ich was. Kein Motion Control Schnickschnack, 3D Schnickschnack. Also dieses ganze Wiggle Waggle und was ich was gimmicky Ding, womit ich Nintendo eigentlich das letzte Jahrzehnt eigentlich assoziiert habe, ist endlich einfach raus. Zumindest was den Hauptaspekt der Konsole angeht. Also ich glaube, Nintendo hat schon ganz bewusst auf diese Sachen verzichtet. Ich glaube nicht, dass sie ganz darauf verzichten werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Remote-Peripherie und so weiter für bestimmte Spiele auch noch funktionieren wird. Also ich glaube nicht, dass sie das komplett aufgeben. Aber zumindest steht das endlich nicht mehr im Zentrum ihres Marketings. Und das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, okay, dieser Detachable-Controller ist zwar alles andere als ein traditioneller Controller, aber an sich hat genau die gleiche Funktion, wie ein traditioneller Controller es hat. Dass sie da auch den Pro-Controller schon prominent im Trailer zeigen, zeigt mir, okay, wir kehren wieder so ein bisschen zu den Roots zurück, wie man ein Spiel spielt, nämlich Buttons und Tasten, also und nichts anderes. Und das ist etwas, was für mich auf jeden Fall schon mal einen sehr positiven Eindruck gemacht hat. Und ich will auf jeden Fall, dass diese Konsole gut wird, weil für mich ist, glaube ich, als jemand, der relativ viel auf Handhelds spielt, auch relativ viel Investment in viele Franchise hat, die momentan eher stärker auf den Handhelds unterwegs sind, sowohl auf dem 3DS als auch auf der Vita. Habst du das Gefühl, dass es, also schon bevor es angekündigt war, hatte ich schon das Gefühl, das wird am Ende wahrscheinlich so lange wie mit 3DS, dass es irgendwann, selbst wenn ich mich dagegen sträube, so eine Art Necessity für mich wird, diese Konsole zu haben. Ganz einfach deswegen, weil 80% der Spiele, die ich auch spielen will, irgendwie dann drauf sind. Vor allem, wenn man daran bedenkt, dass die ganzen Vita-Spiele wahrscheinlich einfach rüberwandern werden, muss ich das Ding wahrscheinlich haben. Und dann, wenn ich das schon irgendwie haben muss, dann hoffe ich natürlich trotzdem, dass es immer noch das beste Paket mit am Endeffekt bietet oder ein viel besseres Paket mir bieten kann als den 3DS, dass es am Ende nicht wie eine erneute Hassliebe endet, wo ich das Gefühl habe, ja, der 3DS hat eine gute Library, aber ich hasse diese Hardware einfach. Sondern dass ich vielleicht irgendwann wirklich das Gefühl, okay, ich mag diese Konsole auch einfach an sich so, egal ob, selbst wenn ich die Library eben mir nicht anschaue. Und ich glaube eben, dass dieses Pooling eben super viel Sinn macht. Ich glaube, Nintendo könnte damit, ja, was das Line-Up angeht, theoretisch zumindest, was First-Party angeht, mit seinen Konkurrenten auf jeden Fall den Tisch aufwischen. Natürlich, du hast schon gesagt, nicht jeder ist irgendwie Zelda- oder Mario-Fan. Ich bin zum Beispiel kein großer Mario-Fan, aber ich würde immer noch sagen, objektiv ist einfach ein Mario relativ schwierig zu überbieten von seinen Konkurrenten, weil Mario einfach von seiner Quintessenz einfach meistens immer noch perfekt ist oder fast perfekt. Und wenn dann der Third-Party-Support einigermaßen funktioniert, und danach sieht es ja zumindest aus, vor allem im japanischen Markt, was ja für mich nochmal viel interessanter ist, glaube ich, dass ich sehr positiv auf jeden Fall auf diese Konsole schauen kann. Ich auf jeden Fall definitiv auch daran interessiert bin, diese Konsole dann auch vielleicht sogar früher zu kaufen, als ich das vielleicht sonst getan hätte. Natürlich, wenn Zelda kein Launch-Titel wird, wahrscheinlich dann, oder ja, 100% nicht zum Launch, aber Zelda ist dann wieder schon so ein Spiel, auf was ich mega viel Bock habe. Breath of the Wild sieht wunderschön aus. Und ja, also persönlich kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich mir vorstellen kann, mit an Bord zu sein, schon relativ früh. Und was den Erfolg der Konsole angeht, ich habe das relativ lange schon diskutiert, bevor jetzt wirklich jetzt rauskam, dass es wirklich jetzt Hybrid ist. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass du eben, egal ob du das jetzt als Home-Konsole eher brandest, schon das Gefühl hast, okay, es kommen viele eigentlich eher Handheld-exklusive Titel eben auf diesen auf die Konsole. Ich nenne es mal Monster Hunter, Animal Crossing und Pokémon. Allein diese drei Serien haben weltweit, also nicht nur in Japan, so viel Potenzial für Käufer. Ich meine, Pokémon Sun and Moon ist gerade in seinem ersten Shipment, sind 10 Millionen Einheiten ausgeliefert worden weltweit für Launch, was eine riesige Anzahl von Kopien ist. Und ich glaube, das Spiel wird sich auch, keine Ahnung, 20 Millionen Mal verkaufen, locker, auf langjährige Sicht. Du hast so viele Fans von diesen Serien, dass, ja, ich mir nicht vorstellen kann, also das ist eh unrealistisch, das ist so schlecht wie die Wii U, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ding einen großen Teil der 3DS-Audience abgreifen könnte, und das wäre in absoluten Zahlen relativ viel. Es ist schwierig zu sagen, wie sich das am Ende positionieren wird im Vergleich zu Xbox und der PlayStation 4, aber ich glaube, dieses Poolen von beiden Audiences führt zumindest dazu, dass die Baseline, worauf Nintendo bauen kann, was Mindest-User-Anzahl oder Hardware-Adopter angeht, auf jeden Fall die Schwelle hoch genug ist, dass das Ding profitabel sein wird und auch attraktiv vor allem für Entwickler weiterhin dafür zu entwickeln. Also sie muss eben nicht wie die Wii U darauf hoffen, dass das Ding erstmal so ansteigt, dass du eine bestimmte, ja, Threshold erreichst, wo du sagst, okay, ab jetzt ist es so viable für diese Anzahl von Menschen zu entwickeln, dass es immer Sinn macht, dafür zu entwickeln. Ich glaube, da muss sich Nintendo gar keine Sorgen machen. Ich glaube, die Switch wird auf jeden Fall eine sehr hohe Baseline haben und dementsprechend dann auch sind auch gute Bedingungen da, dass der Support auf jeden Fall in Zukunft dann auch gewährleistet wird. Ja, absolut. Also ich finde das, was du jetzt gerade mal gesagt hast, finde ich auch absolut wichtig, dass eben genau die Geschichte dabei natürlich auch noch so ist, das, was man nicht aus den Augen lassen sollte. Potenziell ist das auch die neue Heimat für viele derzeit exklusive Handheld-Franchises. Ja. Und das ist natürlich auch ein Riesending, definitiv. Also ich meine, auch ich bin so jemand, der sagt, ich spiele nicht gern auf Handhelds, aber es gibt durchaus Spiele, die mich interessieren würden. Gerade in Monster Hunter zum Beispiel habe ich schon öfter mal gesagt, ja, Monster Hunter wird mich interessieren. Und grundlegend gibt es auch andere Probleme mit diesem Spiel, aber das Hauptproblem ist immer noch, naja, es ist halt hauptsächlich auf Handhelds und ich will das nicht auf Handhelds spielen. Ich will nicht zu Hause sitzen und 3 Stunden lang auf diesen Handheld-Bildschirm gucken. Will ich einfach nicht. Da ist natürlich dann das Potenzial riesig, einfach zu sagen, okay, es gibt auch genug Franchises, die auch auf dem großen Bildschirm extrem viel Spaß machen, die auf dem großen Bildschirm auch Sinn machen. und die bisher nur auf dem kleinen Bildschirm vorhanden waren und die du jetzt eben einfach durch eine Hybridkonsole auf einem großen Bildschirm haben kannst. Und das ist auf jeden Fall definitiv etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Im Übrigen nur so ganz nebenher nochmal erwähnt, weil du es vorhin noch gesagt hast, also absolut richtig, ich finde es schön, dass sie die Gimmicks quasi ein bisschen runtergeschraubt haben und das habe ich ja eben vorhin auch schon gesagt, als ich mein Fazit gezogen habe. Interessant ist allerdings, dass es ja auch genug Leute gibt, die sagen, naja, wer weiß, ob es da nicht vielleicht tatsächlich irgendwelche Wiimote-mäßigen, weißt du, Motion-Steuerungssachen mit den Joy-Cons gibt. Ich meine, ganz ehrlich, die Joy-Cons sehen ein bisschen aus wie Wiimotes. Könnte schon sein, dass die Dinge auch, ne? Also nur mal so reingestellt, das könnte immer noch passieren. Aber ich finde es schön, dass es eben, selbst wenn es ein Gimmick sein sollte, kein Gimmick ist, über das überhaupt groß vorher reden. Das Ding sollte einfach ein kleines Extra sein. Vor allem ist das Ding ja auch, solange es so ein optionales Gimmick, dass es eben da ist, ist ja auch okay. Ich meine, PlayStation auch seine Move, aber niemand redet darüber, wenn wir über die PlayStation 4 reden. Es ist schön, dass es das gibt und ist auch wahrscheinlich jetzt vor allem für VR einigermaßen wichtig. Aber das Problem mit Nintendo war früher irgendwie, dass das immer im Zentrum des Ganzen stand. Also die ganze Spielerfahrung war um diese Gimmicks zentriert. Dass du das Gefühl hattest, das ist irgendwie auch der Grundbestandteil der Konsole. Ohne das funktioniert das eben nicht. Und das ist das stimmt eben absolut, nicht der ja. Fall. Und vielleicht noch eine Übrigens, Sache, die wir vielleicht... Ja. Sorry, was wolltest du sagen? Nee, erzähl jetzt mal deins. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber was vielleicht jetzt noch ganz, ganz interessant ist, auch für uns beide, nämlich, dass uns trotzdem natürlich die Frage stellt, klar, Poolen von ihren beiden Libraries, eine Sache, aber das andere trotzdem, als jemand von, zum Beispiel für dich, der eher wirklich diese Home-Konsolen-Erfahrung haben möchte, nur allein die Tatsache, dass es ein Pokémon-Spiel zum Beispiel für den Home-Konsolen-Teil geben wird, bedeutet noch lange nicht, dass das Spiel auch dafür konzipiert ist, auf einer Home-Konsole gespielt zu werden. Absolut. Und das ist, glaube ich, noch dieses eine große Fragezeichen, was viele auf jeden Fall haben werden, nämlich, selbst wenn jemand für eine Switch entwickelt, welche Designphilosophie wird das Spiel dann haben? Wird es dann eben so gebaut, als würdest du das zu Hause spielen, oder wird es eher wie ein Handheld-Titel gebaut, weil das Game Design unterscheidet sich völlig, je nachdem, wie du es konzentrierst. Zum Beispiel Monster Hunter, weil du es erwähnt hast. Natürlich erwarte ich dann, dass ein Monster Hunter auf der Switch auf jeden Fall grafisch sehr viel besser aussehen wird. Das Monster Design sieht das eh super gut aus. In HD-Auflösung und so stelle ich mir super gut vor. Aber Monster Hunter auf dem 3DS hat ja momentan das Problem, dass du dass du relativ viele kleine Areale hast. Und du relativ viele Ladebildschirme dazwischen hast, weil natürlich der 3DS nicht ein riesiges Gebiet wie in einem MMO einfach in seinen RAM laden kann. Das könnte die Switch zwar schon, aber wenn Capcom das Gefühl hat, wir erwarten eigentlich schon, dass die meistens unterwegs spielen, dann werden sie wahrscheinlich es trotzdem eher wieder so bauen, dass du viele kleine Areale mit vielen Ladebildschirmen hast. Und das ist ja etwas, was du wiederum nicht haben möchtest, wenn du es auf einer Home-Konsole spielst. Also dementsprechend ist es schon interessant dann zu sehen, welchen Fokus legen Designer dann, wenn sie ein Spiel für die Switch entwickeln? Eher so dieses mobile oder eher... Ja, ich war also... Ja, das ist ein interessanter Punkt. Allerdings muss ich auch gleichzeitig wieder ein bisschen widersprechen, weil ich das Gefühl habe, ja, du hast recht, Handheld-Design unterscheidet sich grundlegend von Home-Konsolen-Design. Allerdings habe ich das Gefühl, es unterscheidet sich vor allem deswegen auch grundlegend, weil eben einfach die technische Limitation zwangsläufig anderes Design erfordert und nicht unbedingt, dass die Leute das so designen wollen. Weißt du, was ich meine? Es muss nicht unbedingt der Fall sein, aber ich glaube gerade im Fall von Monster Hunter, wir haben ja schon gesagt, für den Handheld, selbst wenn es Erweiterungen gibt quasi und mehr Möglichkeiten gibt, wenn das Ding gedockt ist, selbst dann ist der Handheld immer noch extrem, extrem stark und extrem, extrem powerful für den Handheld. Das heißt also, selbst dann könnte man mehr in Richtung Home-Konsolen-Design gehen, auch wenn man natürlich gewisse Einschränkungen haben kann. Aber ich meine, das Problem haben ja alle. Also auch ein Zelda Breath of the Wild zum Beispiel muss ja irgendwie dann mit dem Fakt umgehen, dass ein Spiel auch mobil gespielt werden kann, was normalerweise quasi ja, mit der mehr Power dieser Docking-Station hat. Vielleicht nicht das Beste, aber generell diese kleinen Levels sind halt auch dafür gedacht, dass du das Gefühl hast, ist ein besseres... Klar, du kannst es schneller, raus. Genau, also dieses Gefühl von 10 Minuten rein und 10 Minuten wieder raus, hast du halt bei einem riesigen Overworld halt weniger. Also deswegen sind dann auch, soll ich auch ein Dynasty Warriors Port auf dem DS ist anders aufgebaut als auf einer Vita zum Beispiel. Oder eine Vita zum Beispiel. Ich weiß, also ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich eben damit sagen will, ist einfach nur, dass, glaube ich, auch viele oder einige Limitationen definitiv auch dadurch aufgelöst werden, dass das Ding eben mehr kann letztendlich als viele derzeitige. Und das bedeutet für mich zwangsläufig am Ende auch, dass wenn ich eine Mischung aus beidem habe, ich zum Beispiel einigermaßen okay damit wäre. Ja, auf einer Home-Konsole ist es vielleicht nicht mehr ganz so angebracht, kleine Areale zu haben, aber ich kann da eher mit leben, als wenn ich das Spiel gar nicht spielen könnte, beziehungsweise der Mobile-Port noch eingeschränkter wäre. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube schon, dass es eine gute Mischung da geben kann. Aber du hast auf jeden Fall definitiv grundlegend recht. Kleine Sache, die ich auch noch name droppen will, bevor wir jetzt nach unserem Fazit plötzlich doch nochmal zurück in die Folge gehen. Es gibt natürlich auch schon Gerüchte über Nintendo VR. Wie das aussieht, ob das was Eigenentwickeltes ist oder ob es einfach eher vorhandene Lösungen schon nutzt, keine Ahnung, kann auch sein, dass nichts passiert. Nintendo hat schon gesagt, dass sie interessiert sind an VR und dass sie interessiert daran sind, auch in Zukunft damit was zu machen. Das hat Kimishima schon gesagt. Was da passiert, weiß man natürlich noch nicht, aber auch das ist natürlich auch so ein interessantes Ding. Und wie gesagt, wo wir vorhin eben bei den Move-Controllern so ungefähr waren von der PlayStation, beziehungsweise ob das vielleicht Wii-mäßige Controller-Funktions eben für die Joy-Cons gibt, das würde natürlich dann auch Sinn machen, wenn es in Richtung VR gibt. Also da sind viele Dinge noch offen, aber auch das ist natürlich nochmal so ein interessanter Punkt, der dann, denke ich, dann in nächster Zeit auch nochmal spannend wird, weil VR ist eben gerade das große Thema. Nintendo hat so seine eigene kleine Nische im Sinne von, Nintendo kommt jetzt da an, wo die anderen eben schon seit geraumer Zeit sind. Die anderen heben sich jetzt eben oder reden jetzt hauptsächlich über VR. Das wird dann demnächst für Nintendo auch relevant, wenn sie erstmal da angekommen sind, wo die anderen schon sind. Wobei ich weiß, dass Miyamoto kein großer Fan von VR ist. Er mag dieses Abgeschlossensein von der Welt und so mag er nicht. Ja, ich weiß, aber ich glaube schon, dass auch gerade Nintendo da doch durchaus viele Möglichkeiten hätte, da eben gewisse Dinge zu machen mit VR. Müssen wir mal abwarten. Aber ja, insgesamt, ich glaube, man kann schon sehen, wir sind nicht nur zum einen relativ zufrieden mit der Konsole, sondern ich glaube, wir sind auch einfach extrem gespannt. Das sind ja so Dinge, die zum Beispiel bei der Wii U bei mir nie der Fall waren, wo wir von Anfang an gesagt haben, dadurch, dass wir da irgendwie nicht besonders interessiert an dem Ding drin sind, bedeutet es auch zwangsläufig, dass wir jetzt irgendwie nicht irgendwie leidenschaftlich hinter Infos her sind. Das ist hier definitiv anders. Also ich bin durchaus gespannt, was da in Zukunft mit passiert. Also ich bin drauf gespannt, wie das Ding läuft, aber vor allem auch, was Nintendo damit in Zukunft macht. Von daher, insgesamt muss ich sagen, habe ich das Gefühl für uns beide, ein ziemlich positives Fazit eigentlich zu der Konsole bisher. Ich habe ja zu einem komischen gemeint, eigentlich muss es noch im Januar oder beim Release oder keine Ahnung, bei dem Event ja noch irgendwo diesen Nintendo-Moment geben, wo ich mir an den Kopf fassen denke. Ja. Nintendo, fast hättet ihr es geschafft. Ja, das stimmt allerdings. Ich rechne auch noch so ein bisschen mit, dass noch irgendwas passiert auf jeden Fall. Da, ja, das stimmt. Das kann natürlich immer noch kommen. Dem Moment muss es eigentlich geben. Es ist halt immer noch Nintendo, über die wir reden. 180 Grad erwarte ich da tatsächlich auch nicht. Aber mal schauen, vielleicht kriegen sie es auch zumindest ohne große What-the-fuck-Momente hin. Das wäre ja ganz schön. Aber gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze damit ab und gehen über in unsere Tasties. Ich hoffe, wir nehmen auch die nächste Folge dann vor dem 12. Januar auf. Eine sollten wir zumindest zwischendurch hinkriegen, dass wir die nächste Folge dann schon wieder über... Ja, richtig, genau. Das wäre gut. Vor allem, da haben wir nochmal so ein Thema auch dazwischen, dass wir nicht beim nächsten Mal einfach wieder über die Switch reden. Vielleicht machen wir auch mal eine extra Folge dazu, müssen wir mal gucken, aber jetzt müssen wir erstmal regelmäßig überhaupt normale Folgen hinkriegen. Aber ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit den Tasties. Was hast du denn für uns diese Woche nach langer Tasty-Pause? Was hast du zu sagen? Ja, ich möchte eigentlich ein, ist ein bisschen komisch vielleicht, wenn ich das so sage, aber ich möchte einen Publisher-Tasty. Ist aber kein normaler Publisher, sondern relativ spezieller und vor allem für jemanden wie mich, der bekanntermaßen ein großer Fan von physischen Kopien von Spielen ist. Wirklich, ja, ein sehr, sehr toller Publisher sogar. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Exposure geben sollte. Und zwar handelt es sich dabei um einen Publisher namens Limited Run Games. Und wie der Name eigentlich schon sagt, hat sich dieser Publisher darauf spezialisiert, limitierte physische Editionen von Spielen rauszubringen, die vorher nur digital erschienen sind. Das Ganze hat eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, und zwar ist dieser Publisher aus einem Entwicklerstudio rausgekommen, nämlich Mighty Rabbit Studios. Sagt wahrscheinlich den wenigsten was. Sie haben nur so kleinere Spiele, sowohl für den PC als auch für Mobile entwickelt. Und denen ging es nicht so gut. Aber sie hatten schon immer das Gefühl, so, naja, weiß nicht, gibt's denn nicht vielleicht eine Nische von irgendwie so Sammlern, die eigentlich schon immer mal irgendwie so ein Spiel gerne in physischen Händen halten wollten, weil die Entwickler selbst auch so Leute sind, die sagen, ich hätte gerne einfach alles physisch. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, wir probieren es einmal, wir fragen einfach mal an, wie sieht es denn eigentlich aus mit Mindestdruckmengen und so weiter, weil ist bei jedem Hersteller ja anders. Sony, Microsoft und Nintendo haben da andere Margen, wo sie sagen, okay, ihr müsst mindestens, was weiß ich, wie viel tausend Kopien drucken damit oder beziehungsweise pressen, damit es sich das für uns lohnt. Und sind dann bei Sony glücklicherweise dann auf relativ geringe Restriktionen gestoßen, was es ihnen erlaubt hat, relativ geringe Mengen zu bestellen. Und dann haben sie angefangen mit zwei Spielen, die sie selbst entwickelt haben. Das eine ist Breach and Clear, da gab es eine Vita-Version davon, und Saturday Morning RPG, das sowohl auf der PS4 als auch auf der Vita erschienen ist. Und das erste Spiel, das hatte nur eine maximale Anzahl von 1500 Einheiten, und Saturday Morning RPG über die zwei Plattformen verteilt ungefähr 4000. Und die Sammler haben sich dann drauf gestürzt, weil sie wussten, okay, dieses Ding wird immer nur limitiert bleiben. Das heißt, sie werden nie Reprints machen. Das sagen sie von vornherein. Sie sagen, okay, es wird einmal eben zum Verkauf da sein. Wenn alle weg sind, sind alle weg. Kommt nie wieder hin. Das ist auf jeden Fall immer limitiert. Und das ist dann auf relativ viel Zuspruch gestoßen. Sie waren selbst davon überrascht, wie erfolgreich das war. Und dann haben sie auch andere Indie, vor allem Indie-Entwickler angesprochen, die eben hauptsächlich ihre Titel nur digital eben rausbringen und gesagt, okay, wisst ihr was? Wir haben uns jetzt damit beschäftigt, weil wir wissen, Spiele auf eine physisch zu veröffentlichen, ist nicht so einfach, wie sich manche vorstellen. Da muss halt, man muss Lizenzierung machen, muss viel, relativ viel Papierkram erledigen, man muss mit Sony in Kontakt treten und die müssen dann QA und so alles machen. Das ist also relativ viel Arbeit. Und sie haben gesagt, naja, wenn wir uns jetzt eh schon für unsere Spiele beschäftigt haben, warum bieten wir das nicht auch allen anderen Leuten an? Und sagen einfach, okay, wisst ihr was, ihr sagt uns einfach an, ihr wollt dieses Spiel physisch haben, wir erledigen für euch die ganze Papierkramarbeit mit Sony und so weiter, wir vertreiben das für euch wir kriegen halt natürlich ein bisschen Royalty davon, aber für euch gibt's quasi kein finanzielles Risiko, sondern das tragen hauptsächlich wir. Und dann sind super viele Indie-Entwickler darauf aufgesprungen, das wird dann immer größer, dann kam irgendwann Neon Tasty Oddworld kam dann in diese Collection, Octodad zum Beispiel, Söldner X2, Rainbow Moon Shadow Complex zum Beispiel auf der PS4 war mittlerweile draußen. Letztens kam dann sogar der erste größere Titel von einem japanischen Entwickler, nämlich Spike Chunsoft, One Way Heroics. Und mittlerweile ist es relativ riesig, die limitierten Editionen werden auch immer größer, also mehr als 10.000 gab es noch nicht, aber teilweise, wenn man PS4 und Vita-Version zusammenzählt, so 7.000, 8.000 zusammen und sie bringen die normalerweise immer an einem bestimmten Tag raus, wird auch vorher erwähnt, okay, an dem und dem Tag kommt das raus. Es wird zwei Termine geben, an denen ihr es bestellen könnt, je nachdem, und das ist auch mal ganz gut, weil je nachdem, welcher Zeitzone man ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger oder einfacher. Und ja, dann muss man bei manchen Titeln relativ schnell sein, weil die dann relativ schnell dann tatsächlich auch weg sind. Und wie gesagt, es wird nie Reprints geben, aber für die Leute, die eben die Titel eben alle physisch haben wollen, ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und wie gesagt, bisher ist es hauptsächlich nur PS4 und Vita, weil Sony tatsächlich die einzigen sind, die ihnen zum Beispiel erlauben, auch nur 2000 Einheiten von einem Spiel zu pressen. So wie ich mitbekommen habe, Nintendo will mindestens 10.000 und ich glaube, Microsoft ist bei so 8.000, 9.000. Das ist relativ viel, wo sie gesagt haben, das lohnt sich meistens als Risiko dann meistens doch nicht so. Deswegen hauptsächlich PlayStation-Plattform. Aber wenn ihr Fans von physischen Kopien seid, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich weiß nicht, bis wann die Folge geschnitten ist, aber demnächst kommt Stealth Inc., A Glow in the Dark, sowohl für die PS4 als auch für die Vita, physisch raus. Es kommt Oddworld Strangers Wrath HD für die Vita, Firewatch für die PS4 und Lone Survivor für PS4 und Vita. Kommen auf jeden Fall demnächst raus, in den nächsten 2 Monaten. Was auch schon angekündigt ist, zum Beispiel ist Cosmic Star Heroine, das neue RPG von den Machern von unter anderem ich glaube Breath of the Cthulhu oder sowas. Die haben auf jeden Fall relativ viele Cthulhu-RPGs gemacht. Cthulhu Save the World. Ah ja, genau. Das haben sie zum Beispiel gemacht. Ein paar Visual Novels sind auch schon angekündigt, also relativ cool. Die Spiele kosten meistens so $25, Versand nach Deutschland ein bisschen mehr, aber schaut auf jeden Fall mal rein. Ich finde es eine super coole Sache, als jemand, der physische Kopien immer über eine digitale Kopie stellen würde. Sind auch immer sehr darauf bedacht, dass es dann auch coole Cover-Designs gibt. Wenn möglich, versuchen sie auch Manuals reinzubringen, was ja heutzutage auch super Seltenheit ist. Und jetzt, also die zwei Typen, die das machen hauptsächlich, sind auch super sympathische Leute und je mehr Unterstützung sie kriegen, desto besser, weil ich finde, physische Kopien dürfen nicht aussterben. Es ist eine super coole Sache, was sie machen. Ja, also ich bin ja so jemand, dem das völlig egal ist, weil ich fast alles digital kaufe, was ich dann ja demnächst wahrscheinlich auch so ein bisschen ändern will, weil ich eine PlayStation habe. Aber ich bin so jemand, dem das, wie gesagt, komplett eigentlich egal ist, aber ich finde einfach das Grundprinzip, die ganze Grundidee einfach total geil. Also ich mag diese Idee auch von Sammeln eben und ich kann total nachvollziehen, dass diese Dinger, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die sich das kaufen, nicht unbedingt, weil sie Riesenfans von dem Spiel sind, sondern weil es eben diesen Sammelwert auch hat. Ich glaube schon durchaus, dass da Leute jedes gibt. Spiel hat nämlich auch eine Nummer, so Limited Run 18, 19. Manche wollen halt wirklich diese komplette Sammlung dann einfach haben. Ja, und das kann ich mir nämlich zum Beispiel total gut vorstellen. Gleichzeitig aber auch selbst, ne, ist ja völlig egal, warum Leute das dann kaufen letztendlich. Ich finde die Idee einfach total geil. Ich finde es schön, dass es eben so Leute sind, die gesagt haben, wir wollten das gerne selber haben. Und haben das dann quasi umgesetzt für uns und haben festgestellt, dass es geht. Und das war halt so ein Leidenschaftsding für uns. Und jetzt bieten wir das auch für andere Leute an. Und für große Fans eben von diesen Spielen ist es halt total fantastisch, einfach wenn du ein richtig großer Fan von dem Spiel bist, und das ist so ein bisschen die Idealsituation, die ich mir vorstelle, nicht nur du bist Sammler und kaufst dir deswegen, sondern du bist wirklich ein Fan von dem Spiel und freust dich, dass du das einfach physisch in deinen Händen halten kannst. Also diese ganze Sensation, die kann ich total verstehen. Also ich meine, das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich gewisse Dinge, gewisse Spiele trotzdem immer noch gerne auch einfach nicht digital kaufe, weil ich es halt dann auch mich drüber freue, das in den Händen zu halten. Und weil ich mich auch über Geschenke zum Beispiel freue, ein Kumpel von mir hat mir zum Beispiel Dark Souls 3 die Steelbook Edition geschenkt. total awesome. Also, weißt du, da, ich kann total nachvollziehen, warum das was Schönes ist so. Und deswegen total cool, dass es halt eben so ein kleines Studio gibt, das eben jetzt quasi in wirklich minimalem Umfang eben gewisse kleine Spiele, die sonst nie irgendwie physisch rausgekommen wären, eben physisch published. Total geil einfach. Die ganze Idee ist total cool. Also von daher, ja, bitte guckt euch das an. Schaut, was es da von denen alles gibt. Das ist auch eben, wie gesagt, nicht so ein Ding, was speziell sich irgendwie auf eine Genre oder eine Nische spezialisiert hätte, was ja oft dann der Fall ist, dass sie zum Beispiel sagen, wir bringen irgendwie kleinere japanische Nischentitel. Nee, die bringen ziemlich viel. Hauptsächlich natürlich Indies, aber ich meine, alles andere kriegt man ja auch meistens dann eben schon physisch auf eine andere Art und Weise. Schaut also einfach mal rein, wenn ihr euch allgemein für so kleinere Titel interessiert, das könnte immer mal sein, dass da was dabei ist. Und von daher total cool. Einfach ich freue mich für die Entwickler schön, awesome. Weil viele Entwickler auch, die wollen ja auch, wenn du Indie-Entwickler bist, viele von denen haben ja auch das Gefühl, ich will eigentlich selbst auch einfach eine physische Kopie von meinem Spiel haben. Aber bisher war es mir ja, einfach immer zu Fall. Kompliziert, mich darum zu kümmern und auch zu riskant vielleicht. Und ich finde halt, das bietet denen es gab die Möglichkeit eine nicht, sehr, ja. sehr gute Möglichkeit, eben diesen Traum dann auch zu erfüllen, ihre eigenen Spiele physisch im Regal stehen zu haben. Ja, absolut. Also wirklich, wie gesagt, in jeder Hinsicht cool. Schaut einfach mal da vorbei. Wir werden ja einen Link einfügen, einfach mal draufklicken und gucken, was da in nächster Zeit kommt. Vielleicht ist da irgendwas dabei. Sehr, sehr unterstützenswert, finde ich definitiv auch. Gut, dann komme ich zu meinem Tasty. Mein Tasty ist diesmal auch etwas ein bisschen abseits von Videospielen, aber sehr stark verbunden mit Videospielen. Und zwar will ich ein Buch tastyen. Das ist ja bisher, glaube ich, auch noch nicht vorgekommen. Und dabei handelt es sich um ein Buch zu einem Spiel quasi. Und wie das mit so Büchern zu irgendwas ist, ist das meistens mies. Auch Bücher zu Filmen sind meistens schlecht. Wobei Spiele, glaube ich, da ein bisschen besser sind, weil meistens die Bücher nicht die Story des Spiels nacherzählen, sondern meistens Lore noch extra bieten oder eben eine parallele Geschichte oder ne, so ein bisschen erweitern vom Universum sind. Wie das zum Beispiel bei Halo der Fall ist. Ich glaube, ich habe gehört, dass ein paar Halo-Romane relativ gut sind und so. Ich habe ein paar Warcraft-Romane gelesen, die okay waren. Das macht es aber nochmal ein bisschen anders und das, ehrlich gesagt, ist mit Abstand das Coolste, was ich so bisher eigentlich an so Spiele-Peripherie gesehen habe, dass du sich an so extra Dingen zu spielen magst und zum Beispiel so Karten oder sowas, weißt du, so eine Skyrim-Karte, die man aufschlagen kann, wo man reingucken kann. Deswegen mache ich auch so Lösungsbücher. Ich habe mir damals das Warcraft, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, so ein Warcraft-Compendium quasi gekauft, wo dann zum Beispiel alle Rare-Mobs drin aufgelistet waren, Karten von allen Gebieten, wo sind Lehrer, wo kann man schmieden, wo kann man gewisse Berufe ausüben und so weiter und so fort. Sowas liebe ich. Und das nimmt es und führt es einfach nochmal so ein bisschen weiter. Es geht spezifisch, und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen geteasert, um ein Buch, das als Begleitbuch zu The Division rausgekommen ist. Und ich habe jetzt schon öfter mal über The Division geredet und ja, ich finde das Spiel immer noch cool, ich habe das Gefühl, da ist viel Potenzial, aber ich bin nicht so wahnsinnig zufrieden mit dem Endprodukt gewesen. Da gab es in letzter Zeit ein paar Änderungen, ich bin zufrieden, als es vorher war, aber trotzdem am Ende des Tages bin ich ja doch schon durchaus enttäuscht worden von dem Spiel. Aber das ist, wie gesagt, somit das Coolste, was ich je gesehen habe. Das heißt New York Collapse, A Survival Guide to Urban Catastrophe. Und ist das, was es letztendlich sagt, es ist ein Survival Guide tatsächlich, aber es ist wirklich ein ernsthafter Survival Guide. Das heißt, also tatsächlich, der Survival Guide beschäftigt sich eben mit einer Katastrophe, erzählt aber gleichzeitig auch eine Geschichte und das ist eigentlich das Interessante daran. Also es basiert auf dieser Idee, die letztendlich in The Division umgesetzt wird. Wir haben eine große Katastrophe, spezifisch am Black Friday wird ein Smallpox, also ein Pockenvirus quasi, auf Geld verteilt. In der Zeit verteilt sich das logischerweise extrem schnell, weil Geld durch alle möglichen Hände geht, extrem schnell auf die ganzen Leute und dann haben wir eben so eine Postapokalypse quasi, in dem dieser Virus wütet und es gibt kein Government mehr so richtig, keine Regierung, nichts funktioniert mehr so richtig und The Division sind eben so die Leute, die in der Gegend rumlaufen und versuchen das Ganze wieder aufzubauen. Und auf dieser Idee basiert es eben, das ist eben ein Survival Guide, der davor geschrieben wurde, bevor die Katastrophe passiert ist, von jemandem und das findet man im Laufe des Buchs, ohne es groß jetzt zu spoilern, raus. Der ein bisschen mehr darüber wusste, weil er eben genau die Katastrophe, die letztendlich in dem Spiel passiert, beschreibt er in seinem Buch und schreibt in einem Survival Guide dafür. Und das eigentlich Interessante daran ist aber, es ist nicht nur dieser Survival Guide, der super spannend und cool auf jeden Fall ist, sondern eine Frau, die auch im Spiel vorkommt, nämlich April Kellerer, die hat diesen Survival Guide von ihrem Freund als Scherz geschenkt bekommen, wie man das ja meistens so, ne, kann man sich ja vorstellen, das war eigentlich nur ein Witz. Sie hat den aber dabei, während sie eben diese ganze Apokalypse quasi so ein bisschen erlebt und sie führt da drin Tagebuch. Das heißt also, man hat handgeschriebene Notizen kreuz und quer am Rand irgendwo dazwischen geschrieben, man hat auch einzelne Notizen zu den Abschnitten, das heißt, sie hat gewisse Wörter markiert und nochmal einen kleinen Kommentar dazu geschrieben. Man hat Sachen von ihr da drin, es gibt eine Metrokarte, es gibt ein kleines Post-it, auf dem sie was notiert hat, von irgendeiner Messe, auf der sie war, hat ihr Freund irgendwann mal eine kleine Zeichnung mitgenommen, die ist da mit drin. Es ist eine Karte von Manhattan mit drin, also auch so kleine Gimmicks, die wirklich rausfallen können. Das ganze Buch ist auch so aufgemacht, dass es abgegriffen ist, es ist ein bisschen eingerissen, es ist leicht angekokelt, also es sieht einfach richtig runtergekommen aus. Und man liest also den Werdegang von dieser Frau in der Apokalypse, während man parallel diesen Survival Guide liest, indem man einfach eben ihren Tagebucheinträgen folgt. Und kriegt eben so mit quasi, was ihr passiert ist. Und was natürlich richtig geil ist daran ist, diese Frau ist wie gesagt auch im Spiel. Man kann sie im Spiel nicht treffen. Der Charakter ist im Spiel schon tot. Ich denke, das spoilere ich nicht. Man findet das auch im Spiel raus quasi im Laufe des Spiels. Man kriegt aber eben ihre Geschichte mit bis zu diesem Zeitpunkt. Und man kann eben auch an einige dieser Orte gehen. Also zum Beispiel beschrieben, ich bin an der und der Ecke in dem und dem Haus und habe mir da quasi ein kleines Shelter gebaut. Da werde ich aber morgen wieder weg. Und dann kann man da hingehen und findet eben quasi ihr zurückgebliebenes Shelter. Man findet Dinge, die sie beschreibt zum Beispiel auch. Und das sind halt so Details, die im Spiel als Details auffallen, aber gar nichts sagen, weil sie keine große Bedeutung innerhalb des Spiels haben, kriegen plötzlich Bedeutung durch dieses Buch. Das heißt also, das Buch zu lesen und parallel das Spiel zu spielen, an die Orte zu gehen, so mitzuerleben quasi, was sie wo erlebt hat, dann eben zu sehen, was für Gegner dann da auch rumlaufen und die Beschreibung von ihr zu lesen, geben einem einfach einen unglaublich tiefen Einblick in die Welt und natürlich einfach auch nochmal wesentlich mehr Informationen über die Hintergrundgeschichte von dem Spiel an sich. Also man erfährt ja auch viele Dinge, die man über das Spiel an sich gar nicht erfahren kann. Das ist ja wirklich also etwas, was dazu gedacht ist, dass man das nicht einfach nur liest, so als Erweiterung zu der Erfahrung, sondern es ist eine eigene Erfahrung an sich und das funktioniert am besten, wenn man es eben mit dem Spiel verknüpft. Wenn man im Spiel nachschaut, was eben beschrieben wird in dem Buch. Und wenn man eben im Spiel die einzelnen Dinge sucht, die das Buch quasi einem beschreibt. Und das ist einfach extrem faszinierend. Und zusätzlich, wie gesagt, eben das einfach auch wirklich die ganze Geschichte des Buches. Also die Geschichte ist eigentlich vom Spiel nicht komplett, wenn man das Buch nicht gelesen hat, weil man eben im Hintergrund ein bisschen mitkriegt. Das Spiel schon parallel dazu, aber man kriegt ein paar Hintergründe dazu mit, die man im Spiel so sonst nicht gekriegt hätte. Also es ist wirklich so, dass einfach Buch und Spiel sich gegenseitig ergänzen. Und das habe ich so noch nie gesehen tatsächlich in der Form. Und egal, was man über The Division denkt und was man darüber sagen kann, wie gesagt, ich habe auch nicht nur positive Dinge zu sagen, muss ich sagen, ist das eins der mit Abstand interessantesten Gimmicks, das ich jemals zu einem Videospiel gesehen habe. Und ist eine ganz, ganz einzigartige Erfahrung derzeit. Und deswegen super faszinierend. Also falls ihr The Division zu Hause rumfliegen habt, das Buch heißt wie gesagt New York Collapse, einfach zu The Division und Buch suchen. Auf Amazon gibt es das. Das war eine relativ lange Zeit lang ausverkauft. Jetzt kann man es wieder kaufen. Ich habe es mir auch gekauft. Ich glaube, es kostet irgendwie 15, 20 Euro maximal. Ich glaube, es ist vielleicht sogar ein bisschen billiger. Gibt es nur in Englisch. Also ihr müsst auf jeden Fall des Englischen mächtig sein, weil es keine deutsche Ausgabe davon gibt. Das gibt es nur im englischen Original. Aber alleine schon, wie das Ding aussieht, wie es aufgemacht ist, diese ganze Erfahrung, das haptische Buch in der Hand zu halten. Ständig fällt irgendwas aus einer Seite raus. Dann ist es irgendwie ein Vermisstenposter. Dann ist es eine kleine Zeichnung, die sie gemacht hat über zum Beispiel Leute von der JTF. Eine Metrocard, die sie ausgeschnitten hat. Was natürlich auch noch ganz interessant ist, habe ich noch gar nicht erwähnt. Wie gesagt, dieser Typ schreibt eben spezifisch ein Handbuch für die Katastrophe, die dann letztendlich eintritt. Und das tut er, weil er ein bisschen mehr über die Katastrophe weiß, als dass er nur normaler Survival-Autor ist. Und es gibt ganz, ganz viele kleine Rätsel und Hints, die er in dem Buch versteckt hat. Und die kommentiert eben die April und gibt einem aber nicht unbedingt die Lösung, sondern sagt einem, wie man drauf kommt, sagt zum Beispiel, jetzt habe ich es verstanden, hier der dritte Buchstabe so ungefähr. Und dann muss man sich das selber zusammenbauen. Die Metrokarte zum Beispiel ist so ausgeschnitten, dass man sie über einen Abschnitt im Buch legen kann, um einzelne Buchstaben und Wörter rauszufinden. Also es ist auch wirklich auch eine komplett interaktive Erfahrung. Ich habe die ganze Zeit nebenher einen kleinen Notizblock gehabt und mir eben Notizen zu den Rätseln gemacht. Einfach fantastisch. Also in jeder Hinsicht richtig, richtig cool und super gut gemacht und aufgezogen. Wie gesagt, einfach super empfehlenswert. Wenn ihr das Spiel habt, falls ihr es irgendwann mal kaufen solltet, egal wie gut ihr die Story findet oder nicht, einfach die Erfahrung ist es definitiv wert. Auch wenn ihr auf sowas nicht unbedingt steht, die Erfahrung ist definitiv einzigartig. Ich habe selten sowas gesehen. Also absolute Empfehlung. Holt euch das als Begleitung für The Division, wenn ihr das habt. Und lest es einfach mal, macht es mit und erfahrt das so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine, das zeigt auf, was eigentlich möglich ist mit so extra Gimmicks. Und das zeigt auf, was eigentlich, wie cool es eigentlich ist, wenn man die echte Welt eben mit so einem Spiel verbindet. Und wenn man am Schreibtisch sitzt und liest und gleichzeitig zwischendurch nebenher ins Spiel geht und dann eben die Sachen dann da sieht und erfährt. Wirklich einzigartig und sehr, sehr cool. Ja, es klingt mega cool. Wenn ich The Division hätte, würde ich es auf jeden Fall auch anschauen wollen. Ich meine, es ist sehr faszinierend, weil Division war für dich ja quasi schon so ein bisschen tot, nachdem du es ja zum Launch gespielt hast, nachdem ja das Ganze mit dem Cheating und der ja bis heute unerklärbaren Entscheidung, warum das Ganze nicht Client basiert. Nee, aber meiste wird auf dem Client berechnet tatsächlich. Das macht das Cheating so einfach, ja. Weil viele Dinge, die im Server eigentlich berechnet werden, sollten bei einem kompetitiven Spiel auf dem Client berechnet werden, also manipulierbar werden. Und wenn man es manipulieren kann, kann auch der Server nichts dagegen tun. Und ja. Genau. Aber das da hast du mir ja von diesem Buch erzählt und wie das eigentlich quasi jetzt momentan so das Spiel so ein bisschen für dich rettet. Ja, tatsächlich. Also ich meine, der Survival-Mode macht es jetzt auch nochmal aus. Ich habe da wieder richtig Bock drauf, aber das ging, ich habe das ja mit zwei, drei Leuten angefangen zu spielen, damals zu spielen, und es ging uns allen so, einer hat es noch ein bisschen länger durchgezogen, hat auch länger noch gespielt und hat auch länger noch Spaß daran. Zwei von uns, also ich und ein anderer Kumpel, wir sind dann so ein bisschen rausgefallen, weil wir einfach ein bisschen enttäuscht von dem Ding waren. Sie haben jetzt viel dafür getan, sie haben gerade einen riesigen Patch rausgebracht, der das komplette Balancing verändert. Es gibt nicht mehr so viele einfach reine Bullet-Sponges. Also früher war es ja einfach diese ganzen, ne, du ballerst 10 Minuten auf denselben Typen so ungefähr ein, was ja viele sehr lang kritisiert haben. Es ist wesentlich mehr responsive gewesen. So ein Headshot ist auch wirklich jetzt ein Headshot, bedeutet aber für dich, dass du schneller stirbst, theoretisch. Aber alles hat mehr Bums, deine ganzen Fähigkeiten sind wesentlich sinnvoller gewesen. Also sie haben wirklich komplett das ganze Spiel und das ganze Balancing überarbeitet in der Hinsicht. Spielt sich jetzt schon wesentlich besser und auch der Survival-Modus, wie gesagt, macht es für mich ein bisschen aus. Aber ja, es war schon so, dass mein Kumpel, der es eben noch gespielt hat, mir davon erzählt hat. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, es klingt sehr faszinierend, habe es mir dann bestellt, selber gelesen und muss sagen, wirklich, wirklich tolle, einzigartige Erfahrung. Also wirklich richtig cool. Und ja, es hat so ein bisschen, ich habe dafür das Spiel, ich hatte ja schon einen Stufe 30 Charakter, der einigermaßen ausgerüstet war. Ich habe dafür das Spiel dann nochmal ausgepackt, installiert und nochmal einen Stufe 30 Charakter hochgezogen. Also und auf dem Weg dahin quasi das Ganze so ein bisschen begleitet mit dem Buch für die Erfahrung. Und das war es definitiv wert. Also echt extrem, extrem cool. Sehr, sehr sehenswert. Cool. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, wa? Ja, ich würde nur noch ganz kurz erwähnen, dadurch, dass, ja, ich hoffe jetzt zwar, dass der Podcast wieder einigermaßen regelmäßig dann auch wieder, ja, vonstatten geht, aber für all diejenigen, die trotzdem vielleicht ein bisschen Lust haben, immer mal wieder was mitzubekommen, was ich zum Beispiel auch so mache, ich habe seit neuestem angefangen, einen Blog zu schreiben, ist nichts groß Regelmäßiges, ich mache das immer wieder mal, wenn ich zum Beispiel bestimmte Spiele gespielt habe oder wenn bestimmte Diskussionen gerade irgendwie am Laufen sind und ich gerne irgendwie meinen Senf dazugeben werde, also ihr werdet einige Artikel dann vielleicht auch finden, wo ich einfach so ein bisschen so vor mich hin ramble über gewisse Sachen, aber seid ihr vielleicht aus dem Podcast schon gewohnt, dann schaut auf jeden Fall mal rein, es ist ein bisschen, ja, was ist ein bisschen, es ist auf jeden Fall zentriert auf das, was ich gerne spiele, also wir können auf jeden Fall erwarten, dass da relativ viel japanischer Kram dann eben darauf zu lesen sein wird. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel was zu Final Fantasy 15 geschrieben, jetzt kurz vorm Release. Ich bin eigentlich aber auch mal gerne ein Freund von zum Beispiel von Previews jeden Monat. Also ich schreibe dann auch gerne, okay, was erscheint denn so nächsten Monat und betrachte dann auch ein paar Spiele, die eher so ein bisschen nischig sind. Also so ein Call of Duty taucht dann normalerweise nicht eher in meinen Previews auf, aber dafür halt zum Beispiel ein Yuma Buddy oder so. Aber vielleicht ändere ich das auch, wenn Leute sagen, ich hätte ganz gerne wirklich einen sehr guten Überblick über das, was jeden Monat erscheint, mache ich das vielleicht auch. Also auf jeden Fall ein sehr persönlicher Blog, aber wenn ihr irgendwie Bock habt, ja, immer noch zu verfolgen, was ich nebenbei noch so mache, dann könnt ihr dem Blog gerne folgen und so. Ich werde den Link auf jeden Fall auch im Eintrag sharen. Und ja, nur noch ein anderer Disclaimer, ich schreibe auf Englisch, weil auch viele meiner Freunde, die ihm damals gesagt haben, ja, ich würde super gerne euch euren Podcast auch hören, aber ich kann halt kein Deutsch, also vor allem meine ganzen internationalen Freunde. Ich sage, okay, ich mache den Blog auf jeden Fall auf Englisch, dann könnt ihr auf jeden Fall auch was von mir lesen, je nachdem, wenn ihr Lust habt zu spielen und so. Deswegen, ja, der englischen Sprache solltet ihr mächtig sein, aber ansonsten, ja. Ansonsten gibt's eigentlich keine Voraussetzungen. Nee. Ja, super geil, auf jeden Fall. Geht da vorbei und guckt euch das an. Ich lese den logischerweise auch regelmäßig. Und es ist total spannend, total interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, viele Informationen habe ich ja gegebenenfalls auch, aber wie ich das schon gesagt habe, wir haben ja auch in letzter Zeit nicht mehr so viel krass viel Zeit gehabt, irgendwie um über solche Themen zu reden. Genau. Von daher lese ich gewisse Dinge dann auch einfach quasi zum ersten Mal. Und von daher, ja, extrem lesenswert, sehr, sehr gut geschrieben. Über, ja, es ist so ein bisschen aus der Situation entstanden, dass ich fühle, ja, ich reg mich gerade wieder über eine Sache auf, aber ich habe niemanden, bei dem ich das irgendwie ablassen kann, weil Merlin so beschäftigt ist. Und ich dann so, ich würde das jetzt gerne einfach mal so runterschreiben. Und dann habe ich das einfach mal gemacht, okay, ja, eigentlich könnte ich auch mal so einen kleinen Blog einfach mal anfangen. Nichts regelmäßiges, aber einfach ein Platz, wo ich irgendwie meine ganzen Gedanken auch mal irgendwie runterbeten kann, wenn ich Lust habe. Ja, auf jeden Fall. Und das ist super erfolgreich geworden. Also, wie gesagt, ich lese den auch regelmäßig und ich habe da auch meinen extremen Spaß dran, das nebenher zu lesen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich einfach dann zwischendurch mit Joe drüber quatschen kann, was er da geschrieben hat. Aber selbst wenn ihr es nicht habt, ihr könnt ihr kommentieren und so ein Kram, das Ganze teilen, über Facebook poken, was ich was machen. Ja, auf jeden Fall, schaut vorbei. Sehr, sehr lesenswert, das stimmt. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Haben wir auch wieder unsere 2 Stunden fast voll gemacht dann. Was heißt fast? Ich will sagen, ja. Ja, gut, ja, stimmt, wahrscheinlich sind wir einfach genau bei 2 Stunden, allerdings. Wie gesagt, wir sehen zu, dass wir es wieder regelmäßig hinkriegen. Ich weiß, wir haben schon 1000 Mal versprochen, man muss uns nicht vertrauen, wir warten einfach mal ab, wie wir es hinkriegen, aber ich bin da doch relativ zuversichtlich eigentlich. Ich glaube, jetzt können wir nach dem ganzen Hin und Her wirklich ziemlich gut einschätzen, wie viel Stress das Ganze macht und wie viel Zeit wir haben und wann und wie wir das am besten machen können. Und ich denke, dann sollte das doch wieder halbwegs regelmäßig Sinn machen und möglich sein. Und das probieren wir definitiv. Und genau, dann hören wir uns hoffentlich irgendwann so gegen Weihnachten, vor Weihnachten nochmal, bevor es dann eben, wie gesagt, mit dem Switch-Reveal garantiert auch nochmal irgendwas dazu gibt. wo wir dann einfach die ganzen wichtigen Fakten haben. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr uns bewogen bleibt und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, falls ihr überhaupt noch da seid. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und genau. Genau, falls ihr noch da seid, wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare, Fragen, klar, E-Mails, wie immer, was auch immer. Persönliches Anschreien auf dem Gang. Wir sind uns bewusst, dass das sehr lange 3 Monate waren, also spart nicht mit Kritik. Ja. Nee, allerdings, genau, wir wissen das. Wir wissen das und fühlen uns auch schon schlecht, um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, sehr gut, genau, das ist natürlich auch mal willkommen. Und wie gesagt, nächstes Thema wissen wir noch nicht, da schauen wir mal, was uns da vor Weihnachten einfällt. Vielleicht wäre ja zum Ende des Jahres so ein kleiner Retrospective ganz cool. Ich wollte jetzt sagen, Jahresrückblick über das Jahr, über das wir eh nicht so viel geredet haben. Ich wollte sagen, das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt möglich. Mal schauen wir mal, vielleicht machen wir auch das. Ich meine, es gibt ja trotzdem genug Spiele, die natürlich passiert sind, gerade wenn wir eben noch nicht drüber geredet haben, wäre das ja vielleicht ganz interessant. Das gucken wir uns dann mal an. Aber gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncovered-Taste Podcast gehört. Zu hören unter www.uncovered-taste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.